Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Der dritte Ja, Weltraumaffe will nichts sagen. Er ist stumm. ist Ja, zu der warm heute. literally Was ist denn heute gemutet. für ein Tag? Heute ist der Siebenschläfertag. Okay. Siebenschläfertag. Deswegen sind wir nur zu dritt. Mammon schläft. Der Winterschlaf, oder wie? macht den Siebenschläfer heute. Vielleicht wacht ja noch jemand auf. Wenn uns einer von unseren normalen Kollaborateuren zuhört, kommt und füllt unsere Reihen. OPEX, wo bist du, will ich damit sagen. OPEX, wo bist du? Wollen wir heute mal mit was anfangen, was für alle lehrreich ist und wo wir was für unser Leben draus mitnehmen können? Ja, unbedingt. Ich will unbedingt was lernen. Genau, und deswegen lernen wir jetzt mit der Brandeis University und ihrem Prevention, Advocacy und Resource Center etwas über gewaltvolle Sprache. Nämlich hat hier die Brandeis University hat sich nämlich Mühe gegeben und hat zusammengeschrieben, welche Sprache man benutzen kann anstatt gewalttätiger Sprache. Zum Beispiel sagt man nicht mehr "You're killing it", ja, weil wenn jemand irgendwie was gut macht, dann muss es ja andere Wege geben, als das zu sagen, ohne das mit Mord gleichzusetzen. Man könnte also sagen, great job oder awesome. Auch rausfallen natürlich take a shot at something und take a stab at something, weil wer möchte schon erschossen oder erstochen werden? Und was ich auch lustig, was mir noch nicht klar war, ist, dass inzwischen auch das Wort Trigger Warning unter Beschuss gekommen ist, Kicher. Weil nämlich das Wort Trigger halt für viele Menschen mit Waffen verbunden ist. Und das ist natürlich nicht gut, ne? Also man kann ja nicht in der Sprache gewalttätige Metaphern benutzen. Da fühlen sich Leute dann abgestoßen. Statt Trigger Warning sagt man Content Note oder Drop-in. Die Rule of Thumb, also Pi mal Daumen, die Daumenregel, da soll man lieber sagen, die allgemeingültige Regel oder die allgemeine Regel, Oh Gott, weil was ist es. das? Was ist das für eine Begründung? Ja, es gab in Großbritannien mal ein Gesetz, das Männern erlaubt hat, Frauen zu prügeln, solange der Stock, mit dem sie sie geprügelt haben, nicht dicker war als ihr Daumen. Ja, wussten wir natürlich alle und deswegen ist es auch wichtig, dass wir das jetzt nicht mehr sagen, weil wir das ja Ich alle habe das wussten. extra deswegen immer gesagt. Frau schlagen, jawohl. Ja. Klar. So, Picknick. Hört endlich auf mit Aber ist das Picknick. nicht eigentlich, ist denn eigentlich nicht das dann diskriminierend? Weil ich meine, der Daumen ist ja eigentlich so der Diverse unter den Fingern, oder nicht? Der Daumen, der schüttelt die Pflaumen. Ja. Ja, Picknick. Gestern noch schön in der Wiese gesessen und was gegessen, heute schon sich gewaltvoller Sprache bemächtigt. Ja. Weil das wird oft mit dem Lynchen schwarzer Menschen in den Vereinigten Staaten in Verbindung gebracht, weil die weißen Zuschauer haben sich hingesetzt währenddessen und haben was gegessen. Oft. Oft ist das associated damit, ja. Oft. Ja. Vor allem auch hier in Europa. Also. Ja, total. Aber gut, das ist ja eine amerikanische Universität. Aber ich bin mir Ja, auch sicher, dass natürlich. in Amerika total oft damit assoziiert wird. Absolut oft. Und ich denke auch, es gibt halt jedes Wochenende wieder irgendwo in Virginia oder so jemanden, der die Südstaatenflagge hisst und dann sagt, ja, komm, wollen wir ein Picknick machen? Ja, die Leute Picknick. müssen das immer noch dazu Zwinker, sagen, ne, um Zwinker. es klarzustellen, dass wir keine Leute lynchen wollen. Müssen wir sagen, so lass mal ein Picknick machen, aber keine Leute lynchen dieses Mal. Das wäre Auch wenn es vielleicht. damit oft assoziiert wird, Tja, ja, die ganz normale Picknickdecke ist ja weiß und rot. Jetzt wissen wir, warum rot. ja. Ja, Ja, und go off the reservation, den habe ich sogar noch nie gehört, den Ausdruck, aber gut. Scheint ein Synonym dafür zu sein, wenn jemand eine Gruppe verlässt. Und natürlich ist es ganz schrecklich, weil Reservate, wir wissen alle, gab es für die indigenen Leute in Amerika. Und wenn du dann sagst, ich gehe jetzt hier, ich verlasse die das Reservat, dann tust du vielleicht jemandem weh. Das wollen wir noch nicht. Das war Genau, die jetzt die. Leute dürfen das Reservat nicht verlassen. Das wäre schlecht, oder wie? Was lerne ich jetzt daraus? Ja, wir schränken die Leute einfach mal in ihren Grund, in ihren Bürgerrechten ein. Die dürfen das Reservat nicht mehr verlassen, sagt der Oberindianer aus Baden-Württemberg. So ist das manchmal. Komm, geh doch mal unten. Vielleicht gucken wir uns noch. Ich glaube, alle fünf Kategorien, das schaffen wir einfach nicht. Vielleicht machen wir die nächste Sendung. Kam die Culturally Appropriative Language vielleicht? Okay, was haben wir da noch? Identity-based, violent language, das, was wir jetzt gerade gesehen Das hatten, hatten ne? wir gerade. Language Language. that doesn't say what we mean. Ist auch Okay. interessant, schade, dass OPEX nicht da ist. Language that doesn't say what we mean. Da könnte ein Linguist sicher auf eine lange Tangente gehen und viel Person zu erzählen haben. first alternatives. Oh. Person first. Person first. Okay, culturally appropriative. Gut, man darf zum Beispiel nicht Tribe sagen, also Stamm. Weil früher hat man das benutzt, um sich über die Leute, die indigenen Leute, lustig zu machen. Verstehe ich zwar nicht, weil es sind nun mal Stämme im Endeffekt, aber. Die Brandeis University ist ja eine Universität und ich bin nur ein ganz kleines Licht. Man soll auch kein Powwow mehr veranstalten, weil auch wieder hier die indigenen Völker dadurch hart getroffen werden. Man könnte ja auch Meeting oder Party oder Zusammenkunft sagen. Die Benutzung des Wortes Powwow löscht die seine kulturellen Wurzeln aus, seine Bedeutung und die wahre Bedeutung des Wortes. Aber funktioniert Was ist die Sprache wahre nicht genau? Bedeutung? Dass man Friedenspfeife raucht oder was? Nee, also du sagst ja, hey, lass uns ein Powwow machen, wenn du mit deinen Kumpels irgendwie was besprechen willst. Aber Ja. dabei ist ein Powwow halt was, was den Indigenen gehört und das löschst du halt damit aus. Aha. Ja. Ja, kulturelles Ja. Nullsummenspiel, ne? Wenn ich es habe, dann können die es nicht mehr haben. Oder wie? Oh Ja, Mann. es ist auch nie so, dass Wörter sich vielleicht so entwickeln, ne? Also. Nee, das ist nur, wenn es ums Geschlecht geht. Und wenn wir Kulturrevolution brauchen, dann entwickeln die Es ist auch sich. in der Vergangenheit nie passiert, dass irgendwelche Worte von ihren Roots entfernt worden sind und vielleicht heute was anderes oder was weiteres bedeuten. Und natürlich das beliebte Spirit Animal, ja, Gleite. Man kann auch einfach sagen, mein Lieblingstier oder das Tier, das ich gerne wäre. Ja, man muss nicht Spirit Animal sagen, weil wieder die Indians, ja, oh, jetzt habe ich Indians gesagt. Verdammt. Scheiße, ich habe mir vorgenommen, heute keine Fehler zu machen. Tut mir leid, Brandeis University. Du meinst wahrscheinlich die Hannover Indians, die als Eishockey-Team. Nee, das sind doch die Hannover Scorpions. Nee, die sind aus der Wedemark. Aber ich habe gesehen, Frankfurt Galaxy jetzt wieder hier hart am Start. Für Ja, dich. sehr schön. Extra für Spielen dich. sie auch wieder in dem richtigen Stadion und machen den Rasen kaputt. Ich weiß es nicht. Ich will es hoffen. Ja, und wenn du jetzt einfach hingehst und sagst, die Katze ist mein Spirit Animal, weil du die Katze so magst, dann ist es wieder so, dass du das Wort seiner wahren Bedeutung irgendwie, dass du die wahre Bedeutung zerstörst. Bla, bla, bla. Ich frage mich, ob da jemand bezahlt wird, dafür, dass er diese fünf Seiten, also ist da immer jemand, der sitzt in der Brandeis University an seinem Tisch oder geht vielleicht noch rum und hört den Leuten zu und dann hört er, wie jemand sagt, was weiß ich, um. It's time to get off the reservation. Dann rennt er schnell in sein Büro und schreibt. Das darf man nicht schreiben. Lieber das sagen. Ja, ich glaube, im Ernst, ich glaube, die Gehirnströmen das. Die setzen sich irgendwie im Kreis auf und denken sich so, ja, wir brauchen noch was. Komm, wir brauchen noch was. Ja, was ist denn hier? Da geht sie in den Katalog von irgendwie lauter so Redewendungen durch. Und irgendwie, ja, Powwow, das können wir doch noch nehmen, oder? Ja, genau. Das ist doch bestimmt auch total unterdrückend. Das Spirit Animal, das ist auch eine Bezeichnung, die mit Sicherheit in normalen Unterhaltungen auch andauernd vorkommt. Ne? Also. Ja. Das ist ganz wichtig, total relevant. Ich sag das so 300-400 Mal am Tag, denke ich. Also. Komm, eine machen wir noch. Machen wir noch Language that doesn't say what we mean, oder? Und dann fangen wir richtig an hier mit allem drum und dran. Also die Leute sagen ja momentan öfter, also wenn man zum Beispiel auf YouTube guckt, die Kanäle, die ihre Monetarisierung behalten wollen, die sagen so Dinge wie Covid nicht oder BLM oder so oder Nazi sagen die auch nicht mehr. Da wird dann immer ganz schnell irgendwie Rassismus sagen die auch nicht mehr. Also die sagen dann zum Beispiel everything going on right now, also all die Dinge, die jetzt gerade passieren und meinen damit den ganzen Unsinn da draußen. Und das ist natürlich falsch, weil damit verstellt man den Blick auf die Sachen. Und man soll das beim Namen nennen. Polizeibrutalität, Proteste, Black Lives Matter, Covid-19. Committing Suicide ist falsch, weil Committing halt im Englischen auch mit Straftaten halt vor allem in Verbindung gebracht wird. Und natürlich ist es keine Straftat, sich umzubringen. Aber trotzdem, das Ding ist, auch der deutsche Selbstmord geht ja in die Richtung. Also, das ist, man soll dann sagen, er ist an Selbstmord gestorben, hat sich umgebracht oder hat sich getötet. Also er ist an Selbstmord gestorben, wie Epstein oder was? Ja, und McAfee. Ja. Ja, dann kommt hier Child Prostitute, Sex with Underage Person. Da soll man dann sagen, Child who has been trafficked oder Rape. Aber ich kenne wenige Leute, die sagen würden, Child Prostitute, Sex with Underage Person. Da kann man einfach Pädophilia sagen. Und Non-Consensual Sex, das braucht man auch nicht mehr. Das heißt jetzt einfach Vergewaltigung. Abusive Relationships finde ich auch geil. Da soll man sagen, Relationship with an Abuser, weil es sind ja nicht die Beziehungen, die den Missbrauch tun. Ja. Man muss einen Verantwortlichen irgendwie haben. Es kann auf keinen Fall sein, dass es solche Probleme gibt wie Codependent Habits oder so, wo beide Seiten einer Beziehung zu einem ungesunden Klima und gegenseitigem Abuse, also Missbrauch irgendwie führen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, da muss man einen Verantwortlichen haben und der Mann ist ein Mann. Genau. Victim und Survivor, Worte, die uns noch vor wenigen Jahren irgendwie oder Monaten noch Survivor of Gamergate, Victim of Gamergate. Das ist auch nicht mehr, man muss das jetzt irgendwie anders ausdrücken, weil wenn man diese Label an jemanden vergibt, fühlen sich die Menschen auf diese Erfahrung reduziert. Also der Survivor of Gamergate ist dann nichts anderes mehr als stunning und brave und fighting the good fight und so, sondern der möchte aber gerne auch noch als was anderes wahrgenommen werden. Vielleicht als Hamsterfreund oder so. Deswegen sagt man, eine Person, die Gamergate erlebt hat oder eine Person, die von Gamergate betroffen war. Und natürlich Female Identifying, Male Identifying, Female Bodied und Male Bodied. Ja, weil wenn man sagt, diese Person identifiziert sich als Frau, dann impliziert das, dass die sich das nur ausgedacht hat. Oder dass ihr Körper sie halt eigentlich definiert, aber Aber sie möchte halt anders definiert werden und deswegen soll man halt Women including trans women sagen. Cisgender women. Oder cisgender men. Oder man sagt assigned female at birth. Ich weiß, es ist ja. I'm going to kill myself und kill me. Ich weiß nicht, wie oft ich schon mit dem Ripley in Alien Wiedergeburt-Meme auf irgendwas reagiert habe, was ja auch nichts anderes bedeutet als kill me und ich möchte mich in aller Form entschuldigen. A, für den trockenen Hals, den ich habe, und B, für meine für andere Leute schmerzvollen Witze über Selbstmord und dafür, dass ich das Problem klein gemacht habe. Ja. Ach, fuck you, Brandeis Universität. Ich will doch eh nicht bei euch studieren. Warum lese ich mir das überhaupt durch? Aber habt ihr, Bryce, Chris, habt ihr wenigstens gefühlt, dass ihr jetzt bessere Menschen geworden seid, weil ihr das gelernt habt? I'm not going to kill myself now. Brandeis, help me survive. I'm so overwhelmed. I'm no longer a victim. I want to stop doing this. Sag ich dazu. Ja. Oh, eine alte Bekannte. Schauen wir mal. Die ehemalige Reddit-CEO Alan Pau ist wieder mal da. Alan Pau, auch bekannt geworden während Gamergate als harte Befürworterin von Zensur und Unterdrückung. Und kaum 6 Jahre sind vorbei und sie hat sich gar nicht geändert. Nämlich sie freut sich darüber, dass offensichtlich ihrer Meinung nach die Plattforming, also Menschen Plattformen entziehen, wie zum Beispiel YouTube, Reddit, Facebook oder Twitter, dass das super funktioniert. Sie findet das toll, zum Beispiel der Alex Jones, der hat ja seinen YouTube-Kanal verloren und die Studien, die sie zitiert, die zeigen, dass halt der auf den alternativen Plattformen wie BitChute einfach nicht mehr die Reichweite hat. Und das findet sie super. Ja. Sie findet das klasse. Man kann so also missliebige Meinungen effektiv aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängen. Und das ist doch toll. Ja. Macht man natürlich nur mit dem Bösen. Ja. Frau Pau passt da sicher gut auf, dass da niemand unter die Räder gerät. Und ich traue auch Twitter, Facebook, Reddit und diesen ganzen Multimillionen-Dollar-Unternehmen zu, dass die im Sinne des Verbrauchers da natürlich auch nicht über die Stränge schlagen. Es geht ja am Ende nur darum, dass wir geschützt sind vor Leuten, die glauben, dass was ins Wasser gemacht wird, was die Frösche schwul macht. Da ist es doch ein kleiner Preis, den man zahlt, wenn halt einfach kritische Stimmen eine nach der anderen verschwinden. Hätten ja die öffentliche Linie vertreten können, dann wäre ihnen das nicht passiert. Zum Beispiel Winston Marshall. Ja? Warum hast du nicht einfach die Fresse gehalten? Hättest du jetzt noch einen Job bei einer Band, die ordentlich Platten verkauft? Aber so hat Winston Marshall nach längerer Zeit jetzt die Entscheidung getroffen, Mumford & Sons zu verlassen. Wir haben ja da schon mal drüber gesprochen. Die Sünde, der sich Winston Marshall schuldig gemacht hat, war das Buch von Andy Ngo gut zu finden und das auch öffentlich zu sagen. Dieses Buch über die amerikanische Antifa. Ja, nicht nur über die amerikanische Antifa. Also er zeigt ja auch die Ursprünge aus der Weimarer Republik in seinem Buch auf. Ne? Aber das ist dieses Ding halt, wo sich Leute im Bundestag zu bekennen, was aber natürlich rein amerikanisches Ding ist, wo man sich überhaupt nicht weiter beschäftigen muss, es sei denn, es laufen irgendwelche Leute in US-Kapitol rein, dann ist sofort aktuelle Stunde, ne? Weil das ja so relevant ist. Aber solche Geschichten, die sind natürlich vollkommen egal. Ja. Anfang März habe ich dem amerikanischen Journalisten Andy Ngo dem Autor des New York Times Bestsellers Unmasked getwittert: Herzlichen Glückwunsch, Mr. Andy No. Endlich Zeit, Ihr wichtiges Buch zu lesen. Du bist ein tapferer Mann. Das Posten über Bücher während der Pandemie war ein Thema meiner sozialen Medien gewesen. Ich hielt diesen Tweet für genauso harmlos wie die anderen. Wie falsch ich lag. Im Laufe von 24 Stunden war es mit zehntausenden wütenden Retweets und Kommentaren in den Trends. Ich habe nicht vorausgesehen, dass meine Äußerungen zu einem rechtsextremen Buch als Billigung der ebenso abscheulichen Rechtsextremisten interpretiert werden könnten. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. 13 Mitglieder meiner Familie wurden in den KZs des Holocaust ermordet. Meine Oma überlebte im Gegensatz zu ihren Cousins, Tanten und Onkeln. Sie und ich standen uns sehr nahe. Meine Familie kennt die Übel des Faschismus schmerzlich gut. Gelinde gesagt, mich als Faschist zu bezeichnen, war lächerlich. Und er hat sich ja dann entschuldigt, aber man liest hier in diesem Abschiedsbrief halt auch raus, dass das eigentlich ein Schnellschuss war und dass er damit eigentlich nur weiteren Schaden von den anderen Leuten in der Band abhalten wollte. Ja. Und er hat jetzt einfach keinen, das hört halt nicht auf, das hat er halt auch gemerkt. Man kann sich entschuldigen, wie man will, das hört nicht auf. Und es werden auch die anderen Mitglieder der Band in den Dreck gezogen. Ja. Und jetzt sagt er halt, nö, dann gehe ich raus aus der Band, um halt weiteren Schaden von ihnen abzuhalten. Ich hoffe, das funktioniert. Ich finde es schade, dass jemand so einen Schritt gehen muss. Aber ich hoffe, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan bin, dass die Band nicht zu sehr beschädigt wird. Und er schließt mit einem Zitat von Alexander Solzhenitsyn. Und wer nicht mutig genug ist, seine Seele zu verteidigen, der soll nicht stolz auf seine fortschrittlichen Ansichten sein und sich nicht rühmen, ein Akademiker oder Künstler, eine angesehene Persönlichkeit oder ein Feldherr zu sein. Er soll sich sagen, ich bin ein Teil der Herde und ein Feigling. Es ist mir egal, solange ich gefüttert und warm gehalten werde. Ja, perfekte Beschreibung von unserer heutigen Gesellschaft. Also, oder wie seht ihr das? Ich verstehe es. Aber ist doch so. Ja, hier, bist Bediensteter bei der Stadt Hannover, hier ist unsere Gendersprache. Ja, sehr lol, lustig. Was riechst du dich so auf? Ist doch alles in Ordnung. So. Bewegt sich alles nur weiter. Wird ja keiner gezwungen. Ich habe es mir ja eben auf Deutsch übersetzt, um weniger holprig lesen zu können. Jetzt habe ich eben das mit dem rechtsextremen Buch im ersten Absatz nochmal nachgeschaut. Also im Englischen steht hier, I fail to foresee that my commenting on a book critical of the far left could be interpreted as an approval of the equally abhorrent far right. Google, übersetzt mir das doch mal auf Deutsch. Ich habe nicht vorausgesehen, dass meine Äußerungen zu einem rechtsextremen Buch als Billigung der ebenso abscheulichen Rechtsextremen interpretiert werden können. Google übersetzt critical of the far left mit rechtsextrem. Habt ihr sie noch alle? Google Translate? Wie kann das funktionieren? Wie kann denn eine Phrase wie critical of the far ja, left? Thilo Jung, weißt du doch, die DDR war rechts und Stalin war auch rechts. Also das ist ja wohl. Weil er war ja autoritär, weißt du doch. Das ist ja wohl. Scroll mal ein Stück runter. Das ist. Vielleicht können wir es hier live. Hast du so eine Übersetzfunktion da drin? Ich würde es nochmal zeigen, also dass ich mir das nicht ausdenke. Das ist das Archive wieder hier bei mir natürlich. Ja, das geht bei mir auch mit dem Archive. So, hier, da ist es. Unten, noch ein Stück, damit die Zuschauer es aussehen. Warte, nee, jetzt sind wir zu weit, glaube ich. Ja, du hängst hinterher, glaube ich. Ja, da haben wir es, ja. I fail to foresee that my commenting on a book critical of the far left could be interpreted as approval of the equally abhorrent far right. Komm, Rechtsklick, übersetzen auf Deutsch. Oder wie auch immer das bei dir geht. Ah ja. Okay, ja, Äußerung zu einem rechtsextremen Buch als Belegung der ebenso abscheulichen Rechtsextremen. Ist der Hammer, oder? Geil. Super. Ihr live bei den Weltraumaffen. Ihr seid die Ersten, die diese Google-Geschichte hier. Ja, ich glaube, das ging aber schon mal rum irgendwie, dass sowas irgendwie so ist. Haben wir gerade etwa den Grund gefunden für die ständig beschworene Steigerung des Rechtsextremismus überall? Ich meine, die meisten machen ja nichts außer aus dem Englischen zu übersetzen. Wo ist unser Computerlinguist, wenn wir ihn mal brauchen? Ey, verdammt nochmal. OPEX, wir beschwören dich zum zweiten Mal. Komm, nicht wieder Ebel zuschauen, neutral wie die Schweiz. Ja, Ebel ist ja echt neutral wie die Schweiz. Schmerzen, wirklich. Also das hier ist wirklich hart. Rechtsextremes Buch. Ja, alter Schwede. Aber alles daran ist hart. Also wie man da, ja, also sämtliche Leute sich rechtfertigen sollen. Er schreibt ja hier quasi auch, dass selbst die Familie von seinen Ben-Kollegen da schon irgendwie angegangen wird. Also wie die da aus allen Rohren halt schießen mit ihrer Scheiße. Weil jemand man könnte fast hat. Meinen... Weil einer ein Buch geschrieben hat und ein anderes Buch gelesen hat. Und ich meine, ich habe das Buch ja auch gelesen. Da steht nichts Verkehrtes drin so. Ne? Also manche von den Sachen, die der Andy Noh macht, da denke ich mir auch so, ob das so schlau ist. Aber das hat nichts mit dem Buch zu tun. Ne? Also zum Beispiel dieses, dass er da ja auch immer mal wieder irgendwelche Mugshots zeigt, halt von irgendwelchen Protestlern da in Portland. Das finde ich schon ein bisschen kritikwürdig, weil man weiß ja immer nicht genau, wofür die Leute jetzt da wirklich einsitzen, ne, was da alles dahinter steckt und so. Und in Deutschland würde sich das sowieso verbieten, ne, einfach von irgendwelchen Beschuldigten da die Gesichter zu zeigen. Das ist halt so ein amerikanisches Ding und das finde ich auch nicht so klug. Aber die Sachen, die er in seinem Buch geschrieben hat, sind aus meiner Sicht halt alle mit Hand und Fuß. Ne, also. Aber es ist halt wirklich, ja, narrativ zerstörend. Ne, also mit diesen ganzen Beispielen, ich hatte das ja auch von diesem einen Typen, der wegen seinem Sorgerechtsstreit irgendwie der Meinung ist, dass Amerika so furchtbar ist und dann irgendwelche Brandsätze gegen ja, Abschiebeknäste da irgendwie abgefeuert hat und solche Dinge, wo ja uns immer erzählt wird, dass diese ganzen Männerrechtler alle ein rechtsextremes Phänomen wären. Also irgendwelche Leute, die wegen Männergeschichten irgendwie aufgebracht werden, dass das ja nur Rechtsextreme wären und das ist halt, der Typ ist halt eben ein Beispiel dafür, dass es das genauso gut auch auf der linken Seite geben kann. Ne? Irgendwelche Leute, die dann irgendwie meinen, dass es hier das Schweinesystem ist, wie sie solche Erfahrungen gemacht haben, gibt es ja genauso. Also das ruiniert ihnen halt ziemlich schön ihre ganzen Narrative und auch, dass diese Antifa da irgendwie ja nur irgendwie gegen Faschisten gekämpft hätte oder solche Sachen, das wird alles in seinem Buch behandelt. Ja, dass das halt nicht so war, dass sie da in der Weimarer Republik sich mit allen möglichen Leuten gekloppt haben. Größtenteils mit den Sozialdemokraten. Ja. Das ist natürlich Pui. Weil unsere schönen Erzählungen kaputt machen, dass wir überhaupt gar nicht hier die guten Leute sind. Das geht ja nicht. Parallel, wo wir gerade bei Portland sind, hier gab es jetzt in New York, das ist hier die New York Post, die darüber schreibt, gab es jetzt hier so eine Reklame-Offensive von der Tourismusvereinigung von der Stadt Portland, die den Leuten dann hier mit so gewalthaltiger Sprache, würde ich fast sagen, also nach dem, was wir gerade gelernt haben, hier irgendwie so schreibt, dass man doch mal wieder nach Portland fahren sollte, weil sie hier irgendwie sagen, you've heard a lot about us lately, it's been a while since you heard from us. Und ja, sie sagen halt eben, es gibt ein bisschen was, aber man muss halt mal wieder nach Portland fahren, ist eine gute Stadt. Ihr New Yorker, verbringt euren Urlaub in Portland. Kommt mal raus aus dem Reservat. Bringt mal neue Sachen vorbei, die abgefackelt werden können. Aber nicht zum Picknick, das geht nicht. Bring food, so wie bei der autonomen Zone damals. Verletzte und verletzende Polizisten, Gewalt gegen die Polizei, einem Kolumne von Mary Schukowski. Das Leben bei der Polizei ist nicht ungefährlich. Trotzdem muss man bei Zahlen zur Gewalt gegen Beamte aufpassen. Vor allem, wenn sie zeigen sollen, dass die Linke durchdreht. Oh, geil. Das Leben als Frau ist nicht ungefährlich. Trotzdem muss man bei Zahlen zu sexueller Belästigung aufpassen. Vor allem, wenn sie zeigen sollen, dass die Männer toxisch sind. Merkst du was? Margarete, nee, du merkst nichts, ist schon klar. Und dann kommt natürlich das, was kommen muss, eine Relativierung der Vorgänge an der Riga Straße 94 letzte Woche. Im Vorfeld des Einsatzes einen Tag zuvor wurden über 60 Polizisten verletzt. Oder sagen wir, über 60 Polizisten meldeten Verletzungen. Natsch, natsch, zwinker, zwinker. Meldeten Verletzungen, ja. Ja, genau. Die haben sich da hingestellt und gesagt, hier, ich bin verletzt. Glaub mir. Glaub mir, Chef, ich bin verletzt. Ja, ich meine, die tragen doch Helme. Wenn da von dem 7. Stockwerk so ein Backstein runtergeworfen wird, da passiert doch nichts. Hallo? Und dann melden die sich noch wegen leichter Kopfschmerzen. Ja. Dann Zynischer verquickt geht's sie auch nicht. das Ganze, dann verquickt oder vergleicht sie das Ganze mit dem Ausschreitungen beim Heimspiel von Dynamo Dresden, 185 Polizeibedienstete verletzt, 30 davon dienstunfähig, 11 mussten ins Krankenhaus. Ja, ist auch scheiße. Aber das sind Fußballanhänger, die sind nicht in irgendeine politische Richtung. In Dresden vielleicht, aber ich weiß zum Ja, das ist Beispiel zum von Beispiel den. auch ein gutes Beispiel von dem Andy Ngo aus seinem Buch, wo er da halt eben schreibt, dass diese Portland Timbers, die Fußballmannschaft, in diesem Fall nicht Football. Football gibt es nicht in Portland, zumindest nicht in der NFL. Und die Seattle Sounders, die Fußballmannschaft von Seattle, dass die da nach europäischem Vorbild Hooliganismusstruktur zur Rekrutierung von Linksextremisten benutzt wird, wie die Und Antifa halt. ich wollte halt sagen, also ich kenne ein paar Leute, die sich selber als Ultras sehen und da ist die Mehrheit eher links von. Und die prügeln sich trotzdem mit Polizisten. Also, oder gerade deswegen, ich weiß es nicht. Und natürlich die Querdenker-Demos, ja, die waren auch so schlimm. Es ist so ein bisschen so, ja, aber die anderen. Die machen ja auch so, ja, dumme Extremisten machen dumme Extremistensachen, Margarete. Ist aber noch lange kein Grund, Steinwürfe von Dächern kleinreden zu wollen. Im Gegenteil, also. Und dann sagt sie natürlich, das waren ja teilweise nur Augen- und Atemwegsreizungen, die Verletzungen. Ja, das muss man schon mal anscheinend schon mal mitnehmen. Das ist keine echte Verletzung. Und ja, und wie viele Aktivistinnen sind denn durch das Reizgas der Polizei verletzt worden? Ja, das interessiert mich nicht. Die Polizei war im Recht und die anderen haben gewaltsamen Widerstand geleistet. Die haben auf der Straße Barrikaden angezündet. Wir haben immer noch Gewaltmonopol des Staates, Fräulein Stokowski. Auch wenn dir das nicht passt. Verletzungen bei Polizisten werden gerne skandalisiert, auch von JournalistInnen, die Polizeimeldungen nicht hinterfragen, obwohl das Phänomen der Propaganda eigentlich bekannt ist oder sein sollte. Propaganda, ja, alles klar. Ich dachte schon, das ist ein Fußballturnier für Zauberer, Copagandalf. Hört sich an wie Copacabana, gutes Branding. Ja, Auf ne, diese jeden Fall. Polizei, die ja auch niemandem gegenüber Rechenschaft ablegen müssen, schon gar nicht irgendwelchen Landesregierungen, die eventuell von Grünen und Linken geführt werden, ne, gibt's alles überhaupt gar nicht. Muss man wissen. Oder werden von es wurden während der G20-Proteste in Hamburg wurden 118 Polizisten verletzt. Aber davon waren 39 nicht durch Fremdeinwirkungen. Das heißt, die Leute haben sich was verstaucht oder waren erschöpft. Ja. Ja, das ist aber auch nicht passiert, weil die einen ganz normalen Tag hatten, Margarete. Die haben sich vielleicht was verstaucht, während sie irgendwie mit der hergelaufen sind oder so. Das ist immer noch eine Verletzung, eine unnötige Verletzung. Alles von dem Kram ist unnötig. Man kann friedlich protestieren. Überhaupt kein Problem. Man kann den Brandschutzsachverständigen reinlassen. Einfach im eigenen Interesse, weil man vielleicht selber nicht irgendwann als verkohlte Leiche aufwachen will. Nee, du musst das ja so sehen. Das ist ja nicht die harte Realität. Das ist ja ein Spiel, wie ein Fußballspiel. Auf der einen Seite die Polizei, auf der anderen Seite die guten, armen Menschen, die überhaupt nichts machen. Und deswegen, ja, wenn die Polizei da einfach sich auf den Boden schmeißt und nach dem Schiri ruft, ne, also da kann man sowas schon mal schreiben hier, ja. Beleidigungen oder verbale Angriffe gelten aber im Zweifel eben auch als Gewalt. Und das ist natürlich auch richtig. Man sollte aber auch wissen, dass sie in die Statistik mit einfließen können und einen Teil der viel diskutierten Gewalt gegen Polizisten ausmachen können. Sag mal, Margarete, ist dir das Ja, nicht wirklich peinlich, sowas zu jetzt ist es schreiben? notwendig, ne? Aber wenn es dann Ja. wieder um irgendwie Rechtsextremismus geht, der ja angeblich so viel mehr Straftaten, da ist es dann unnötig, darauf hinzuweisen, Ich dass es finde so noch viel Tatsachen schlimmer, gibt. dass wir hier schon seit Jahren diese Gewalt gegen Frauen Statistiken lesen, in denen halt Beleidigungen und sowas mit einfließen. Und hier fragt sie, ah ja, aber bei Polizisten, ja, Polizisten ist was anderes als Frauen. Oder was, Margarete? Oder einfach, bist nicht so für rechtliche Gleichbehandlung. Vielleicht einfach, das Frauen gibt es jetzt doch nicht bei nicht. der Polizei, ne? Nee, nee, nee, nee, nee. Ich meine, ich hätte jetzt eher erwartet, dass sowas kommt wie Frauen am meisten betroffen bei solchen Sachen oder irgendwie sowas. Das würde mehr Sinn ergeben. Würde sogar noch mehr Sinn ergeben als das hier. So meine ich Denn es ist ja zweifellos gruselig, dass zum Beispiel der NSU 2.0 offenbar an private Daten aus Polizeicomputern kam. Oder dass es bei der Bundestagspolizei den Verdacht auf mehrere rechtsextreme Vorfälle gibt. Oder dass seit Jahren permanent neue Fälle von offenbar rechtsextremen PolizistInnen aufgedeckt werden. Oder all die anderen Fälle in sozialen Medien unter Hashtag Polizeiproblem. Aber politisch derzeit meist nur mit der Methode Einzelfälle verurteilen. Klar ist es da einfacher, sich auf die Fälle zu konzentrieren, in denen die Polizei nicht verletzt, sondern verletzt wird. Denn die stille Hoffnung, dass PolizistInnen die Guten sind, die uns alle schützen, mag man so schnell nicht aufgeben. Ihr zieht euch die letzten Maoisten ran da in den Medien. Aber es ist nur meine persönliche Meinung. Das ist auch meine persönliche Meinung. Also, ich meine, gerade die Tante halt, ne? Also, und es ist jetzt auch nicht so, dass sie nicht schon Republika-Vorträge gehalten hätte, die halt in Richtung Marxismus ist prima gehen. Also, gut verstecken geht anders, sagen wir es mal so. Das ist schon kein Hundepfeifen mehr. Das ist schon, ja, normales Grundrauschen im Pfeifen. Hintergrund. Ja. Sackpfeifen ist das schon. Ja, ich meine, gerade beim Spiegel, der Spiegel, der musste ja nicht großartig getriezt werden, um die Kulturkämpfer für sich schreiben zu lassen, ne? Tja, und das hier ist ein Buch, was ich schon fast ein ganzes Jahr bei mir rumliegen hatte, muss ich zu meiner Schande gestehen, was ich jetzt endlich mal dazu gekommen bin, das zu lesen. Ich sehe hier gerade die Bewertung, die aus meiner Sicht viel zu wenig ist. Also ich fand das Buch richtig klasse. Das ist nämlich hier, wie ich meine Zeitung verlor, von dem Birk Meinhardt. Und der schreibt da halt, es nennt sich ein Jahrebuch, also quasi, er schreibt halt, also die einzelnen Kapitel sind halt einzelne Jahre da in seinem Werdegang bei der Süddeutschen Zeitung, die er halt auch in dem Text immer nur als meine Zeitung bezeichnet, aber das war die Süddeutsche Zeitung, wo er angestellt war, nämlich nach der Wende ist er da hingekommen als Sportjournalist, war ja in der DDR schon tätig und ist dann als Sportjournalist bei der Süddeutschen Zeitung eingestiegen und beschreibt halt eben, ja, wie das so war und wie er dann halt da so aus dem Sport so ein bisschen rausgegangen ist zu anderen Dingen, die ihn halt interessiert hatten. Und das war dann zum Beispiel ein Bericht, den er gemacht hat über Finanzbranche, und die schon, also da ging es um die Deutsche Bank und da standen halt viele Dinge drin. Also das wurde nicht veröffentlicht damals von der Süddeutschen und in dem Buch kann man es aber lesen. Und ja, da hat er sich nämlich damals mit dem Wirtschaftsredakteur, der hatte gemeint, das wäre alles Quatsch, was er da schreibt. Aber wenn er das jetzt so liest, dann ja, also mit den Dingen, die dann 2008 da passiert sind, mit der Finanzkrise und so, war das gar nicht so großer Quatsch. Aber ja, das war halt so die erste Sache, die er da damals nicht veröffentlichen konnte, wo es dann irgendwie hieß von wegen, ja, aber da fehlt ja noch die andere Seite oder so. Und er sagt dann so, naja, ich habe doch die alle gefragt, ich habe doch überall was eingeholt, so die wollten sich halt nicht äußern, ne? Was soll das denn? Aber die haben das halt dann alles klein geredet. Also mit lauter so Sachen, die wir halt aus diesem ganzen Gamergate-Kram und so natürlich auch noch kennen, ethischer Journalismus und Dinge, die man denen halt auch vorwerfen kann, dass sie bei vielen Sachen halt auch nicht beide Seiten sehen wollen und so. Aber wenn es dann darum geht, irgendwelche Sachen klein zu reden, kaputt zu reden, dann ist es dann plötzlich alles wieder okay. So, ne? Da ist es dann von wegen so, ja, hast du deine Arbeit nicht richtig gemacht oder so. Und so kamen sie ihm da halt auch an. Und was halt dann so das größte Ding dann aber war, und das kann man halt auch in dem Buch lesen, ist auch ein sehr guter Artikel von ihm eigentlich gewesen, wo man sich normalerweise, also ich würde mir einen Arsch abfreuen, als Verleger sowas veröffentlichen zu dürfen. Er hatte nämlich einen Artikel geschrieben über Leute, die, also er hatte, das Ganze ging so, dass er halt festgestellt hat, dass viele Berichterstattungen halt immer in eine Richtung gingen, zu diesem ganzen Thema Rechtsextremismus, dass sich alle Leute halt überschlagen haben, damit wer alles rechtsextrem ist und so weiter und so fort und was die alles machen. Und da hat er sich halt eben dann gedacht, so, naja, da gibt es doch bestimmt auch irgendwelche Beispiele, wo solche Sachen mal irgendwie zu weit gegangen sind, so mit Vorverurteilungen und solchen Dingen. Und da ist er dann halt eben auch fündig geworden und hat da halt einen Artikel dann geschrieben über zwei Fälle. Und bei einem von diesen Fällen war da unter anderem auch Günther Jauch beteiligt, dann hinterher bei der Vorverurteilung von dieser Person, um die dann da im Endeffekt dafür verantwortlich gemacht wurde, aber nicht verantwortlich war. Bei dem einen Fall war es halt jemand aus der rechten Szene auf jeden Fall schon, der allerdings bei dieser Tat, die ihm vorgeworfen wurde, nachweislich halt nicht dabei war. Und bei dem anderen Fall war es jemand, der überhaupt nichts mit der rechten Szene zu tun hat, aber trotzdem einfach nur, weil er irgendwie eine hohe Stimme hatte und irgendwie jemand dann irgendwie meinte, das müsste der wohl gewesen sein, weil man auf dem Band den Täter irgendwie gehört hat und der auch irgendwie eine hohe Stimme hatte. Und das hat denen dann schon gereicht und da haben die dann einen riesen, ja, Vorverurteilung, alle möglichen Leute, da ging es auch auf die Fußball-Weltmeisterschaft damals in Deutschland zu und Merkel und alle möglichen Leute haben sich dazu geäußert, dass man ja irgendwie diese furchtbaren rechtsextremen Taten da jetzt mit aller Kraft bekämpfen müsste, weil wir hier die Welt zu Gast bei Freunden haben und solche Dinge. Und wie sich dann, und der Generalbundesanwalt wollte das direkt an sich reißen und so. Und er hat das hier also absolut vernünftig recherchiert, auch halt eben diese ganzen verschiedenen Dinge, hat auch mit dem Jauch und allen möglichen Leuten da gesprochen. Und dann kam das wohl irgendwie raus, dass der Chefredakteur oder stellvertretende Chefredakteur oder irgendwer war halt bei irgendeiner Feier, wo ihn dann Günther Jauch drauf angesprochen hat, auf dieses Ding, auf das Interview, was er da irgendwie geführt hat. Und das ist dann so mutmaßlich einer von den ausschlaggebenden Dingen, warum halt diese Geschichte dann auch wieder zerredet wurde, so nach dem Motto, ja, das ist ja einseitig und das geht ja nicht und das muss ja dann jemand anders hier nochmal irgendwie überarbeiten oder so und oder solche Sachen. Und dazu hat er dann halt auch gesagt, so, ey, wisst ihr was, dann veröffentlicht es halt gar nicht. Und ja, später ist er dann, also ein Jahr später oder so, ist er dann ausgestiegen bei der Zeitung. Auch um Romane zu schreiben, hat dann glaube ich, zwei Romane geschrieben, erstmal ein paar Jahre. Aber er schreibt dann hier noch weiter, wie er dann immer mal wieder in die Zeitung halt reinschaut, in die Süddeutsche, und sich die ganze Zeit nur an den Kopf fasst. Da gibt es halt diese ganzen Beispiele dann auch von hier Chemnitz, ne, mit dem, Die Hetzjagd von Chemnitz. genau, diese Geschichten, ja, und ach ja, und da hat er auch noch ein Beispiel, dass er dann, ach ja, genau, irgendwann wollte er dann noch wieder nach seinen zwei Romanen wieder einsteigen. hat er dann was geschrieben über Rammstein und die Amerikaner und Drohnenkrieg und das ging natürlich auch wieder sofort nicht. Das war dann auch wieder zu einseitig und keine Ahnung, wie was alles, ne, was sie dann da wieder bringen. Das kann man halt auch nachlesen in seinem Buch. Ja, und ich habe ja die ganze Zeit nur mal so gedacht, dass eins zu eins halt eben, was wir ja auch immer vermuten und feststellen, so von außen halt eben, sagte da jemand, der es halt wirklich selber erlebt hat, halt als total vernünftiger Typ und ja, er hat halt auch diesen Zerfall von der DDR erlebt, ne, und diese Geschichte, wie da halt Medien gemacht wurden und so. Und er meint halt, das ist jetzt zwar nicht zu vergleichen damit, weil ja, es sagt ja halt im Endeffekt vorher keiner irgendwie so, das, dies, das, jenes nicht oder so. Und es sagt ja noch keiner irgendwie, das wird alles gar nicht herausgebracht oder so, aber es läuft halt eben irgendwie, ja, so steht da irgendwie so ein Herdentrieb halt, ne, so wie man das halt auch irgendwie von dem, was die Leute halt irgendwie meinen. Und dann wird das alles so lange zerredet, bis man dann entweder, ja, das alles irgendwie auf Narrativ dann halt umschreibt, obwohl er diesen Begriff Narrativ jetzt nicht benutzt, aber das ist halt immer wieder das, was halt passiert ist mit seinen Beispielen, ne? Dass es dann irgendwann immer hieß, so nach dem Motto, ja, da müssen wir aber hier noch was ändern und da noch was ändern. Ja, also, aber man kann auf jeden Fall, auch wenn man das gelesen hat, richtig gut nachvollziehen, warum er halt manche Sachen dann so geschrieben hat, wie er die geschrieben hat. Und ist absolut verständlich. Also, das ist halt ein richtig interessantes Buch, wenn man sich für unser, ja, eigentlich Kernthema ja hier auch mit dem Journalismus und was der halt abbildet und nicht mehr abbilden will und so weiter und so fort. Und da hatten wir ja auch diese Woche wieder ein schönes Beispiel jetzt mit Würzburg, was wir jetzt, glaube ich, gar nicht dabei haben. Aber das weiß ja eigentlich sowieso jeder, was da schon wieder passiert ist. Und Und auch die mediale Aufbereitung, ja. wo die einen Medien halt schon ziemlich klare Beweise für eine Richtung zu haben scheinen und die öffentlich-rechtlichen Medien immer noch darüber spekulieren, dass das Motiv ja unklar sei. Wenn jemand Allahu Akbar ruft und ISIS-Schriften zu Hause hat und der Polizei gegenüber sagt, das wäre sein Dschihad, ist das Motiv natürlich unklar. Ja, das lässt sich halt mit der Geisteskrankheit einfach abstempeln und Ja, Moment, aber ja. mal, der letzte Geisteskranke hat ja sogar ein umfangreiches Manifest hinterlassen, Price, wo er gesagt hat, die Geheimdienste setzen mir Gedanken in den Kopf und solche Dinge. Und der lustigerweise wird ja immer als Beispiel für den knallharten Rechtsterroristen herangezogen, wenn es den Medien passt. Ja, es mutet halt sehr seltsam an, dass das irgendwie auf einmal so als Verteidigung, ja, der war ja nur geisteskrank. Ist das eine Verteidigung? Aber ist ja auch nichts Nicht Neues. wirklich, ne? Also das haben sie ja schon über Nö. so viele Dinge gesagt, dass die Leute einfach nur geisteskrank wären. Man sollte vielleicht mal erforschen, ob es Faktoren gibt, die diese Geisteskrankheit befördern. Aber das ist dann wieder nicht PC wahrscheinlich. Ja, naja, also das gibt es ja bei dem anderen Ding halt auch mit diesem wunderbaren stochastischen Terrorismus, ne? Dass man ja Ja, die aber ganze Zeit das immer wenn du sagt, Hanau solange nicht dann. einen Rechtsattentäter nennst, dann musst du diesen Menschen auch einen islamistischen Attentäter nennen. Nur das kriegt halt keiner über die Lippen mehr im öffentlichen Fernsehen. Mir scheint halt, dieser Begriff ist ganz verschwunden und ist durch Mann mit Messer und Geiste psychischer Störung abgelöst worden. Ja, das ist halt das Frustrierende. Man sieht es ja immer wieder. Es ist ja nicht der erste Fall und man hört nur ein, zwei Sachen darüber und dann spielt sich im Kopf der Film ab. Aha, dann ist es wahrscheinlich sowieso. Aha, dann wird wahrscheinlich so und so darüber berichtet werden und dann spielt sich das Ganze genauso ab. Das ist ja ich meine, die Sache an sich ist ja schlimm genug, aber das ist, finde ich, nochmal zusätzlich frustrierend, dass es Es so ist. vorhersehbar ist, wie damit umgegangen wird. Es hat was von einem Kafka-Roman. Also, Ich meine, Stichwort Breitscheidplatz, da hatten wir ja jetzt nochmal eine Anhörung von einem Untersuchungsausschuss im Bundestag. Ja, auch nicht großartig war das Thema, nicht oder? jetzt wahrscheinlich der Abschluss dann, ne? Weil Ja, diese der Abschluss, ja. Untersuchungs, die haben ja jetzt alle irgendwie ihren Abschluss gehabt, weil ja die Legislaturperiode jetzt vorbei ist und damit sind diese Untersuchungsausschüsse Ja, das ist erstmal erledigt, ne? Bis dann in der nächsten Periode wieder die nächsten Untersuchungsausschüsse Genau, dann eingesetzt werden. da wurde halt nochmal auf die Behörden draufgeschlagen, die ja auch schlampig gehandelt haben, aber richtig aufgeklärt, was gemacht wurde, wurde ja trotzdem nicht. Also ist das ja auch alles nur ein Theater. Dann wurde noch den Angehörigen gedacht und ja, nächstes Thema. Ja, wunderbar. Ja, ich habe auch noch nichts von Frau Merkel gehört zu Würzburg, aber wahrscheinlich, solange die ARD nicht das Ding beim Namen nennt, hat Frau Merkel auch keine Veranlassung, da irgendwie mal was zu sagen. Weil ich erinnere daran, dass sie beim Kemmerich, wie lange hat sie gebraucht? Ein paar Stunden in Afrika, was zu sagen. Wenn drei Leute sterben und aber jemand Allahu Akbar ruft, ist es jetzt 3 Tage her und ich habe noch nicht ein einziges Wort gehört. Macht mich nachdenklich, ganz ehrlich. Und was ich auf jeden Fall erwähnen will, lobend, sind die Leute, die sich dem Typ entgegengestellt haben und der mit Klappstühlen und allem, was sie kriegen konnten, beworfen und abgedrängt haben, damit er nicht noch mehr Leute umbringen konnte. Hut ab. Ja, hier haben wir mal wieder den Cicero nach langer, langer Zeit. Und der Autor hier, Gerhard Strate, schreibt über die Bundeszentrale für politische Bildung, deren Missetaten natürlich unseren regelmäßigen Zuschauern hier auch schon bekannt sind. Und jetzt haben sie eine neue Webseite aufgelegt. Können wir vielleicht auch gleich nochmal reingucken, fällt mir gerade ein. Auf jeden Fall wurde dieses, was sie da jetzt irgendwie machen wollen mit dieser Webseite, Wir sind plural, Preis zur Stärkung der Demokratie, wurde jetzt auch vom Bundesverfassungsgericht beworben, die in einer Pressemitteilung darauf hinweisen, wie engagiert ihr euch für die demokratischen Werte des Grundgesetzes? Fragezeichen. 15 Projekte mit Preisen auszeichnen. Hey, wir sollten uns bewerben. Immerhin halten wir die Meinungsfreiheit hoch und machen das schon seit 6 Jahren. Ja, wir sind plural.de ist das Wie hier die wir Webseite. sind plural. Ja, also mehrere. Wir sind plural. Nach den Was? Anschlägen in Hanau und Was ist hier los? Halle. Die Seite ist nicht erreichbar. Okay. Da oben steht, wir ist Hier ist plural. Ist das plural. richtig? Wahrscheinlich Ist das nicht, ne? gendergerecht geschrieben oder was ist da passiert? Ach so, haben Sie es auf Ihrer Seite ja auch geschrieben, okay? Oder, Wir keine ist Ahnung. plural. Das ist ja sehr merkwürdig. Schauen wir uns mal die Pressemitteilung an, ob da auch wie es plural steht. Wie ist Ja, wir plural, ist plural.de. Tatsache. Aber hier ist es mit A, okay. Hm? Okay, das ist jetzt im Archive. Hä? Dann ist es nicht mehr erreichbar, oder wie nur im Archive. Wir haben wahrscheinlich, weil die Bewerbungsfrist abgelaufen ist. Oh, schade. Man Verdammt, da kann hätten aber wir noch vielleicht Geld abstimmen, gewinnen hallo. können. Man sollte Ja. noch abstimmen können. Ja, jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich hat sich keiner gemeldet. Keine Ahnung. Nach den Anschlägen von Hanau und Halle, da haben wir es wieder. Zeigt auch die Corona-Pandemie, dass die Werte der Demokratie immer wieder gegen Verschwörungstheorien und antidemokratische Angriffe vertreten werden müssen. Ja, Verschwörungstheorien. Dafür braucht es eine aktive Zivilgesellschaft, die für Grundrechte wie Menschenwürde, Diskriminierungsschutz und Meinungsfreiheit einsteht. Außer natürlich die Meinungsfreiheit von diesen ganzen Vielleicht, Verschwörungstheorien. vielleicht meinen die den Kretschmer mit antidemokratischen Angriffen. Vielleicht, ja. Ja, die 70. Jubiläum der obersten Instanz zum Schutz des Grundgesetzes vergibt die Bundeszentrale für politische Bildung und dem Bundesverfassungsgericht als Partner. Wir ist Plural, Preis zur Stärkung der Demokratie. Die 15 originellsten Projekte zur Leitfrage prämieren wir mit 5.000 € umfassenden Gewinnpaketen. Ja. Verdammt, wir werden nie rausfinden, was in den umfassenden Gewinnpaketen drin war. Ich war das Fresspakete, so mit Wurst und Käse. Ja, und diesen ganzen Kram hier, das beschreibt er auch in seinem Cicero-Beitrag, diese komischen Instagram-Kanäle von allen möglichen Leuten und YouTube-Kanäle von irgendwelchen Gaga-Influencern, die sie sich irgendwie da rangezogen haben. Die Fortnite-Werbung ist übrigens nicht von hier, die ist vom Archive. Ja, und Ja, dann Kartoffelrassismus-Zeug von irgendwelchen Instagram-Kanälen und das wusste ich ja auch noch nicht. Ein Kanal, die erfolgreiche Schaffung von Safer Spaces. Also noch sichere Spaces kriegen wir hier geschafft. Ach, dieser Mensch hier, wir reden über Safer Space. Na, ist da Bescheid. Das ist politische Bildung. Alter, say my name. Ja, mit der goldenen Kartoffel, dieses Ding von den neuen deutschen Medienmachern, die ja da auch Geld jetzt kriegen von denen, aber die Antonstiftung steht hier zwar nicht drin, aber die kriegen ja schon lange Geld von denen als Bildungsträger. Und den Abschluss hier fand ich auch interessant, dass nun auch noch das Bundesverfassungsgericht mit an Bord ist, beschädigt die bisher als unantastbar geltende Autorität der obersten Verfassungshüter erheblich. Naja, keine Ahnung. Also ich meine, da kann man sich bei uns nochmal das, na, wie hat es genannt, radikales postmodernes Recht, meine Zusammenfassung von meinem Besuch bei unserer Bundesverfassungsrichterin Bär, die in Hannover war, wo ich da bei dem Abend dabei war und ihr dazugehört habe. Also, wo sie sich da als radikal bezeichnet und so weiter und so fort. Auf jeden Fall zitieren sie hier die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts, verhalten sich innerhalb und außerhalb ihres Amtes so, dass es das Ansehen des Gerichts, die Würde des Amtes und das Vertrauen in die Unabhängigkeit, Überparteilichkeit, Neutralität und Integrität nicht beeinträchtigt werden. Ja, also das tun die ja nicht, so würde ich mal sagen. Oder wie seht ihr das? Also, wenn die sich nicht von solchen Veranstaltungen mit Schlagseite wie momentan der Bundeszentrale fernhalten, sehe ich da schon eine Gefahr, dass sie das Vertrauen in sie und die Würde des Amtes beschädigen. Ja, aber der schreibt ja auch, dass es wohl in der Vergangenheit schon gerügt wurde, die Bundeszentrale für ihre Einseitigkeit. Aber aus meiner Sicht ist es in den letzten Jahren nur schlimmer geworden. Also gerügt von dem Verfassungsgericht. Aber ja, immer weiter um sich greifende Eindruck im falschen Film zu leben, geht somit auch auf die konsequent spalterischen Aktivitäten der BPB zurück. Ihre sukzessive Entwicklung vom seriösen Anbieter neutral recherchierter Hintergrundinformationen zur ideologisch agitierenden Propagandabehörde mit über 300 Mitarbeitern ist tragisch und inakzeptabel. Ja, kann ich unterschreiben. Die Querdenker. Die Querdenkenbewegung ist am Ende, doch die mediale Infrastruktur, die sie aufgebaut hat, ist für Fake News jederzeit wieder reaktivierbar. Das ist ein großer Sermon darüber, dass die Friedensbewegung in den 80ern und die Anti-Atomkraft-Bewegung zwar sehr ähnlich war zu den heutigen Querdenkern, aber die waren viel besser, weil die waren Weil die waren nicht Nazi, die waren um es kurz zu republikanisch sagen. und was weiß Und ich. Und unterwandert vom Kreml und bei den Querdenkern sind auch die meisten grünen Wähler, oder war das nicht so? Oder zwei Drittel oder irgendwie so? Oder also ein erst Drittel? beschreibt die Querdenker als altvordere Ökos, aktenkundige Nazis, AfD-Abgeordnete, abgedriftete DDR-Bürgerrechtler und Ausdruckstänzer. Der Autor dieses Tilman Baumgärtel, Professor für Medienwissenschaft. Ja, was ich auch lustig fand, er hat geschrieben, anders als die Querdenker verfolgten die neuen sozialen Bewegungen republikanische Ziele. Republikanische Ziele? Sie leisteten Widerstand gegen objektives Unrecht und fragwürdige politische Entscheidungen, die sie aus guten Gründen ablehnten. Also ich meine, der Unterschied, der springt einem direkt ins Auge. Aber dass er republikanische Ziele ist schon eine interessante Formulierung. Ja, im Gegensatz halt zu den Querdenkern, die natürlich auch Reichsbürger sind, weißt du? Nee, aber ich finde es schon, also finde es schon böse, das ganze Ding. Aber was dem Ganzen für mich die Krone aufgesetzt hat und weswegen das jetzt hier auch zu sehen ist, ist der letzte Absatz. Solange man bei Streamingdiensten erzählen kann, was man will, und diese Unternehmen sogar noch eigene Kryptowährungen anbieten, mit denen man Hetzer für ihre Tiraden belohnen kann, wird dieses Geschäftsmodell attraktiv bleiben. Der mediale Schoß, aus dem die Querdenker krochen, bleibt fruchtbar. Ja, schränkt unsere Meinungsfreiheit ein, schränkt alles ein, schränkt ein, bis alle nur noch dasselbe sagen. Und dann sind wir in Shangri-La angekommen. Dann haben wir unser Eldorado gefunden und können nach Xanadu abreisen. Tja, ich musste auch schmunzeln. Hier, das ist halt ein richtig schöner Strohmann, der hier aufgebaut und jetzt wieder zerredet wird, weil die Querdenker sind quasi beendet, werden als beendet erklärt. Okay. Fragt sich, was kommt als nächstes? Als nächster Strohmann. Oder kommen die Querdenker etwa zurück? Ich meine, es kann ja nicht sein. Man braucht doch jemanden, auf den man rumhauen kann. Also ich habe ja Und die sonst Woche verdient man mal, doch kein Geld mehr. Hallo? ich habe die Woche ja mal wieder meine skeptische Haltung zur Impfung auf Twitter geteilt und die Sachen, die mir da an den Kopf geflogen sind, lassen mich nicht dran glauben, dass diese Querdenkerbewegung bald gegessen sein wird, weil da sind ja noch beide Fronten. Hast du etwa auch von einer Merkel-Diktatur gesprochen? Nein, Oder nein. von Giftspritzen? Der New Nein, ich World habe nur Order gesagt, oder dem Great Reset? der Great Reset, das habe ich auch schon gehört. Ja, das habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Oder Globalisten. Ne? Das ist auch, fand ich einen der besten Tweets zu der Sache in Würzburg. Also, dass wenn man halt Allahu Akbar ruft, muss mal geguckt werden, was die Beweggründe dahinter sind. Aber wenn jemand Globalisten sagt, dann ist das natürlich auf jeden Fall und ohne Zweifel antisemitisch. Ja, wer könnte denn sonst gemeint sein? Ja. Ja, Ja. der Sascha Lobo, der hat man schon länger nicht mehr. Gott sei Dank. So, und ja, den Witz mit dem blinden Huhn muss ich jetzt machen, ne, liegt an der Frisur. Ja, der hat ein Korn gefunden und dem ist auf einmal aufgefallen, huch, der chinesische Staat übt Einfluss auf westliche Medienkonzerne, auf die Politik, auf die Wirtschaft aus. Und ja, das ist ganz neu und deswegen muss man jetzt drüber reden. Aber man darf nicht falsch drüber reden, ja. Also sage ich direkt. Ja, China steigt immer stärker in das Geschäft der Manipulation der Öffentlichkeiten anderer Länder ein. Ja, also wie gesagt, das ist ganz neu. Ja, das Gefühl einer diffusen, oft irgendwie vulgär kulturell begründeten Überlegenheit bringt eine manchmal absurde Naivität durch Selbstüberschätzung mit sich. Die wird von China ausgenutzt. So. Ja, also wir Europäer, wir sind halt so schlimm und so rassistisch. Wir sind natürlich die Übermenschen. Wir denken, wir sind die Übermenschen. Und die Chinesen, die könnten gar nicht, die könnten uns gar nicht das Wasser reichen. Die sind gar nicht schlau genug. Ne? Von Putins Russland wissen wir schon länger, wie aggressiv, strategisch und clever die verschiedenen Organe des Staates samt ihrer Handlanger die europäischen Öffentlichkeiten manipulieren. Und wie geschickt sie dabei, die deutsche politische Plumpheit auszunutzen wissen. Wie in einer Dreifach-Zangen-Strategie setzt Putin dabei einerseits auf Handlanger der Sorte Gerhard Schröder oder Matthias Platzeck, zweiterseits auf die oft anti-amerikanisch und reaktionär gefärbte Gutgläubigkeit der deutschen Putin-Fanbase und dritterseits auf zielgerichtete Propaganda mithilfe redaktioneller und sozialer Medien, Stichwort Trollfabriken. So, also es war wieder sehr schön. Ne? Über Russland ist es ja weiterhin bekannt und wird ja immer propagiert. Aber die Chinesen, die benutzen ja quasi, also ich meine, man kann sich ehrlich gesagt darüber streiten, ob die Russen in dem Ausmaß das ausüben, wie es immer berichtet wird. Die Chinesen machen es nachweislich. Aber darüber wird sehr wenig berichtet. Aber Darf ich lösen, Price? bitte. Was ist die gelbe Gefahr? Ich meine, er tut so, als hätte er was ganz Neues gefunden und uiuiui, aber es gibt es schon seit Maos Zeiten, dass die Leute Angst davor haben, damals noch vor chinesischen Einwanderern, vor der Unterwanderung und er zaubert hier was ganz Neues draus. Ja, also es ist mir auch nicht aufgefallen. Und man muss dazu sagen, in der Vergangenheit war der Sascha Lobo ja sehr China-freundlich. Und sagen wir es mal so, das schwingt hier in dem Artikel auch noch ein bisschen mit. Ja, weil er hat ja immer kritisiert, wenn man China-Kritik gemacht hat, hat man China ja nicht kritisiert, weil die Chinesen irgendwas Schlimmes gemacht haben, sondern weil man die Chinesen nicht mag. Ja, und ja, aber er ist halt auch einer gewesen, der in der Vergangenheit oftmals immer gerne darauf hingewiesen hat, ja, Moment, man darf nicht China sagen, wenn man die kommunistische Partei meint. Ja, und dass man das machen würde, zeigt ja auch, welch Geisteskind man sei und so. Deswegen ist dieser Artikel auch sehr interessant. Kann es sein, dass jetzt, wo Trump weg ist, der sowas halt auch ständig gesagt hat, dass er jetzt praktisch umschwenkt, ne? Und sich überlegt, oh, jetzt könnte ich selber mal ein bisschen gegen China raushauen. Ja, ich habe eher in meinem bösen, zynischen Geist gedacht, ja, der Scheck ist diesen Monat nicht eingetroffen. So nach dem Motto, hallo China, ihr habt mich nicht bezahlt. Genau, also jetzt mal ganz, ganz böse heraus verschwörungstheoretisiert. Das ist ja, ne, dass dem auf einmal auffällt, dass die Chinesen genau das nämlich mit anderen Reportern machen, was ich gerade gesagt habe. Ja. Und er bezieht sich ja auf den Lagebericht Hybride Bedrohung, den hatte ich letzte Woche auch schon in einem anderen Kontext. Da geht es halt darum, dass man das halt die Geheimdienste einerseits die Propaganda raushauen und auf der anderen Seite halt versuchen, die normalen Medien zu manipulieren. Ich würde an dieser Stelle jetzt ein Beispiel nehmen, was der Sascha Lobo nicht genommen hat, und zwar der chinesische Sender CCTV hat sich ja umbenannt in CGTN. Und im Endeffekt nur aus dem Grund, um das schlechte Branding loszuwerden und dass nicht alle Leute direkt denken, ach, das ist der chinesische Staatssender. Kennen wir doch. So, und mit solchen billigen Tricks arbeitet China halt schon seit Jahren die ganze Zeit. Aber das ist dem Herrn Sascha Lobo jetzt erst aufgefallen. Ja. Die Schwierigkeit liegt darin, die moralische Überlegenheit des politischen Systems von der Nichtüberlegenheit in Kultur und Gesellschaft zu trennen. Dies gelingt umso weniger, je anfälliger jemand für rassistische Abwertung ist. So. Und das ist halt die Krux, weswegen wir bei aller China-Kritik vorsichtig sein müssen. Und er erwähnt die Uiguren, er erwähnt die Einflüsse in verschiedene amerikanische Medienanstalten und was die NBA gemacht, was mit der NBA passiert ist. Er gibt das Beispiel des chinesischen Konzerns, der die Überwachungskameras im Europaparlament bereitgestellt hat, und das war ein chinesischer Anbieter, und ja, dann gab es einen Skandal, was ja keiner vorhersehen konnte, dass halt da irgendwie Daten über chinesische Server erst geflossen sind, bevor sie irgendwo gespeichert wurden und sowas. Ja, alles ganz neu. Ne? Aber interessant, der gesamte Schwenk hin von China-Freundlichkeit hin zu das, was wir jetzt die letzten Wochen erleben, was mich überrascht, mich immer mehr. Also mich hat es überrascht, dass der Sascha Lobo so gesehen sich so aus dem Fenster lehnt. Und ja, wie gesagt, woran könnte es wohl liegen? Ja, USA-Feindlichkeit wird bei Aline Abut? Abut. Keine Ahnung. Das wird ja. Abut ausgesprochen, die ist Kanadierin. Ach so. Abut, ach so. Okay. I'm not your friend, buddy. ja, auf jeden Fall. Ja, die Dame ist von Funk und ist jetzt Tagesthemen-Moderatorin. Und Funk üblich haben natürlich diverse Leute schon irgendwelche merkwürdigen Aussagen bzw. Retweets von haufenweise linken Krempel bei der Dame gefunden. Und das Tollste war eigentlich so dieses Ding hier, wo sie dann hier angeblich auf diesem Bild von einer Wandbemalung Down with USA im Iran stehen soll. Die Dame. Und hat früher, also hat jetzt bei Funk für dieses Die da oben Format gearbeitet, und da gab es beim Massengeschmack ein Video, was das eigentlich ganz gut zusammenfasst, die Richtung, die die da so haben. Also das ist ja so ein Ding irgendwie, wo sie immer irgendwelche Politiker aus dem Bundestag halt interviewen, und das Ganze hat halt so ein bisschen, ja, pro-grüne Schlagseite, was man nicht wirklich Ja, also was ziemlich offensichtlich ist, wenn man sich halt anschaut, wie sie da irgendwie über die Baerbock reden, dass sie ja so neu und toll ist und auch noch quasi sie dafür loben, dass sie keine Erfahrung hat und solche Dinge, wohingegen die anderen natürlich die ganze Zeit nur Sachen verhindern und alles nicht wollen mit Klimaschutz und so, obwohl wir das doch brauchen und so. Und ja. Hat sie sich denn dazu geäußert? Weil ich meine, ich könnte mir bei allem Misstrauen auch noch vorstellen, dass man sich halt vor sowas fotografieren lässt, weil es halt so skurril ist. Aber also ich würde mich wahrscheinlich davor fotografieren lassen, weil ich es so skurril finde. Ich habe mich mal von einem Ja. ungarischen Gemüseladen fotografieren lassen, nur weil da oben drüber Fötzelek stand. Das heißt Gemüse auf Ungarisch. Tja, jetzt wissen wir auch, wo die Ungarn so ein Problem mit Schwulen haben. Das sind alles Ja, also. Veganer und, und die glauben dann, dass die gegen Fötzelek sind. Ja, das hier ist Fallout. Also, das ist schon älter. Dieses Trans-Sternchen in den Medien ist von 2014. Ist mir aber im Laufe der letztwöchigen Kampagne zur Regenbogenisierung des Landes irgendwie vor die Füße gespült worden. Da haben wir dazu noch irgendwas wirklich zu dieser Stadionaktion und so? Nee, Das war ne? letzte Woche. Da haben wir Ja, letzte aber Woche gut. drüber gesprochen. Ja, aber da wussten wir ja noch nicht, dass das hier Sören Maria mit der Fahne aufs Spielfeld rennt und Ja, aber das ist das einzige so Überraschende an der Story ist, dass sie interessant? ja nicht direkt ihre Lampen umgeswitcht haben am Stadion, sondern gesagt haben, nee, wir machen das nicht. Das war ja das einzige Faszinierende an der Story. Ja, gut, da muss die UEFA hat es halt verboten. Das hätte Aber halt das ist ja Konsequenzen. insofern halt interessant, dass irgendwelche staatlichen Stellen sich da tagelang dafür feiern, dass sie das entschieden haben. Und dann quasi der Hausherr, in Anführungsstrichen, also die UEFA, die das dann quasi irgendwie pachtet oder mietet oder so, oder keine Ahnung, dieses Stadion dafür, wie das dann irgendwie läuft rechtlich. Ich kann mich nur erinnern, dass bei der Fußball-Weltmeisterschaft auf jeden Fall 2006 in Deutschland da auch irgendwie die FIFA dann quasi, da alles irgendwie geregelt hat. Da gab es dann auch eine eigene Hausordnung dann im Stadion und so von denen irgendwie aufgestellt. Und dass die das dann quasi final zu entscheiden haben, wenn irgendwie die Politik das schon entschieden hat, das fand ich auch irgendwie, ja, interessant auf jeden Fall, wie das dann so von sich geht. Aber ja, also ich habe auf jeden Fall heute einen Spaziergang gemacht bei mir beim Rathaus vorbei und da hing auch alles voll mit Regenbogenfahnen. Und was mich an dieser Sache auf jeden Fall so ein bisschen stört, ist, es ist halt kein Hoheitszeichen irgendwie von dieser Kommune oder diesem Land oder diesem Staat oder was weiß ich nicht was, ne? Und trotzdem auch im Bundestag jetzt wieder, da rennen dann irgendwelche Leute da auch mit dieser Fahne dann da am Revers rum und da wird es ja normalerweise auch alle möglichen politischen Dinge sind da ja auch nicht erlaubt. Das An Lustige ist ja, dass das ja Auszeichnungen. nicht, dass ja von vielen jetzt auch behauptet wird, das sei ja dann nicht politisch, das sei nur für Gleichberechtigung. Ja, Wo und es ist aber halt halt auf wirklich, der es ist anderen eine Seite immer politische gesagt. Machtdemonstration. Das ist es. Es ist nichts anderes mittlerweile. Ja, aber das Lustige ist ja, die gleichen Leute, die jetzt sagen, das hat mit Politik ja gar nichts zu tun, sind ja die, die immer sagen, das Private ist politisch, ne? Die einem bis, wie die SPD das damals so schön ausgedrückt hat, Gender Mainstreaming in alle Lebensbereiche. Ja. Und das ist jetzt hier was, was halt davon der Fallout ist. Der Leitfaden Trans in den Medien, damit Journalisten endlich wissen, wie sie das richtig machen. Ja. Und ihr könnt euch schon vorstellen, recht einseitig. Trans in den Medien. Das können spannende Reportagen über eine soziale Bewegung im Aufwind sein, über erfolgreiche Gleichstellungsarbeit oder menschenrechtswidrige Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit. Darüber, wie seit 3 Jahrzehnten wechselnde Bundesregierungen nur halbherzig und auf Drängen des Verfassungsgerichts das Transsexuellengesetz reformieren. Über Transmenschen in der Provinz, am Arbeitsmarkt, mit Kindern im Körperscanner am Flughafen. Oder als einen möglichen Aufhänger, um über Geschlecht, Geschlechterrollen und Geschlechtsidentitäten zu reflektieren. Erfahren Sie in dieser Broschüre, was Sie an Know-how benötigen, um rund um Trans spannende Reportagen, kompetente Berichte, fundierte Kommentare zu bieten. Ihre journalistischen Produkte können sich vom sachlich falschen der transsexuelle Susi-Journalismus abheben. Im Idealfall einen Beitrag zur Antidiskriminierung leisten und auf eine aufgeklärte Öffentlichkeit abzielen. Okay, ich kann hier in wie viel Seiten? In 24 Seiten kann ich alles Nötige erfahren, um fundierte Kommentare zu schreiben. Das finde ich, das ist so ein bisschen wie diese, wenn sie nur irgendwie 3 Millionen Euro Tagesumsatz auf YouTube, auf Google machen wollen irgendwie oder was auch immer. Das ist doch Humbug. Ich kann mit 24 Seiten so ein komplexes Problem oder so ein komplexes Ding nicht abhandeln, aber gut. Haben Sie sich mit unserem Trans-ABC vertraut gemacht? Unterlaufen Ihnen kaum mehr missverständliche Aussagen wie Angela Merkel glaubt, sie sei Physikerin oder der Sänger, der früher Grundschüler war. Diese Schlagzeilen muten befremdlich an. Vergleichbare Formulierungen unterlaufen rund um Trans-Menschen in den Medien jedoch ständig. Zum Beispiel, wenn es heißt, der Mann, der eine Frau war. Oder die Frau, die gerne ein Mann sein möchte. Und dann natürlich ist es auch ganz schlimm, dass da verstehe ich wiederum nicht so ganz, sonst geht es immer um Sichtbarkeit, aber wenn es dann um Schlagzeilen geht wie Transsexual kills Therapist, oder Transgender Wife kills Husband, wird gesagt, ja, doch in wie vielen dieser Fälle ist der Fakt, dass eine Person trans war, tatsächlich relevant? Und falls nicht in allen Fällen, wieso ist der dann erwähnenswert? Ja, alle möchten gern, dass ihre Gruppe von jeglicher Bosheit auf der Welt ausgenommen wird. Ja, sensationalistischer hier Journalismus ist für den Arsch, aber der trifft alle Menschen. Ja. Der trifft nicht nur Transmenschen. Und dann, wenn wir jetzt für jeden eine Nische rausschaben irgendwo, wo man nichts Böses mehr sagen darf oder nichts Falsches mehr sagen darf, unter dem Titel Die Rache der missbrauchten Hunde skandalisierte die Frankfurter Allgemeine Zeitung den Tod eines transsexuellen prominenten Arztes, der von seinen beiden Kampfhunden zerfleischt wurde. Im Kern geht es um die Frage, ob die Hunde sexuell missbraucht wurden und wie das Foto des zerfleischten Arztes an die Presse gelangen konnte. Aufregung um transsexuellen Lehrer. Ein Lehrer will zu Schulbeginn als Lehrerin in die Klasse der Wiener HTL zurückkehren und unterrichten. Die Schule wehrt sich. So die österreichische Tageszeitung Kurier über eine Transfrau, die an einer Wiener Schule unterrichtet und ihrem Kollegium angekündigt hat, künftig auf ihre mehrere Jahrzehnte praktizierte Selbstpräsentation als Mann zu verzichten. Das ist auch ein interessantes Wording, ne? Also die seit Jahrzehnten praktizierte Selbstpräsentation als Mann. Die kann man dann einfach ablegen, weil das ist ja nur, das ist ja, Wahlfreiheit offensichtlich, keine Ahnung. Und natürlich ist alles falsch, was in irgendeiner Form irgendwie die Transsexualität in den Vordergrund stellt. Und es gibt dann natürlich ein Glossar mit den ganzen Worten, die man benutzen darf und benutzen soll, damit man als Journalist keinen Ärger bekommt, vielleicht einen Shitstorm, oder man wird gecancelt, oder irgend sowas, keine Ahnung. Vielleicht sollten Gamer auch so einen Leitfaden rausgeben. So. Ihr dürft uns nicht immer Hassgruppe nennen, weil wir sind ja gar keine. Und überlegt euch das doch mal. Und natürlich praktisch stehen diese Sachen auch schon im Pressekodex, wie Sie hier sagen. Also Wahrhaftigkeit und Ausachtung der Menschenwürde, Persönlichkeitsrechte, Schutz der Ehre, Diskriminierung oder medizinische Berichterstattung. Das sind alles Artikel, die laut denen halt sowieso schon sagen, man muss diesem Leitfaden folgen von Transinterqueer e.V. Damit der Neusprech irgendwann auch in allen Gehirnen ankommt. Ah ja, hier haben wir das. Es gab ja einen EU-Gipfel vom EU-Rat und einige andere Celebrities, VIPs aus der Politikszene haben auch noch daran teilgenommen. Beispielsweise der UN-Präsident, UN-Generalsekretär, Verzeihung. Und ja, am Ende wird ja immer quasi die Agenda nochmal rekapituliert und es wird ein Kommuniqué gemacht und hier wird das quasi genannt, die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom Gipfeltreffen am 24. und 25. Juni 2021. Und es geht um verschiedene Themen. Das ist jetzt die englische Version und hier sind wir direkt bei einem Punkt angelangt. LGBTQI, Non-Discrimination, ist einer der wichtigen Punkte der neben der Policy, was sollen wir auf wirtschaftlicher und politischer Ebene mit der Türkei machen, auf EU-Ebene. Auf Augenhöhe ist das einer der Punkte, der dort diskutiert wird. Und was sehr interessant ist dass dieser Punkt zwar in der englischen Version des Dokumentes drinsteht, also das ist quasi das, was an die ganzen Parlamentarier als Information geschickt wird, was da besprochen wurde. Und die visuelle Aufbereitung auf der Webseite, aber der Inhalt ist der gleiche. Und in der deutschen Version fehlt dieser Punkt einfach. Ja, da wird einfach direkt übergegangen von, was haben wir da? Von Migrationspolitik und dann geht es direkt weiter über die Türkei und der Punkt LGBTQI Non-Discrimination findet überhaupt gar nicht statt. Ja, also generell ist das ja ein Treffen, wo nur noch mal große Leitplanken festgelegt werden und über die Themen der Migration wird gesprochen, über die Covid-19-Pandemie wurde gesprochen. Was wurde da konkret beschlossen? Ja, nur, dass bei den Themen der Migration weiterhin für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften und Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern intensiviert werden. Ja, da gibt es ja im Endeffekt ein Finanzierungsinstrument, den sogenannten NDICI Europa. Das ist im Endeffekt ein Topf über 5 Jahre mit 80 Milliarden Euro versehen, der nur für Integrations- und Migrationsprojekte abgerufen werden kann. Und da soll jetzt noch bis Ende dieses Jahres 10% dieses Topfes ausgenutzt werden. Und da sollen bis zum Herbst sollen quasi die Mitgliedsländer einen Vorschlag vorlegen, wie die ihren Teil des Kuchens ausgeben können. Und ja, also 8 Milliarden alleine von der Europäischen Rat als Zusatzzuschuss zur Migrationspolitik. Das ist eine interessante Sache. Da wird bestimmt die Medienberichterstattung dann sich auf dieses Thema konzentrieren, alleine weil es da Gelder abzugreifen gibt. Bei der Covid-Pandemie, okay, ja, dass die Reisen innerhalb der EU, das digitale Covid-Zertifikat, ich denke mal, ist ja medial aufbereitet worden, haben wir ja auch in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, gibt es nichts Neues zu sagen. In Libyen soll das diplomatische und finanzielle Engagement intensiviert werden. Ein wichtiger Punkt war, wie sieht es aus mit der Russlandpolitik? Weil es war an sich ein Treffen geplant, ein politisches Treffen zwischen EU-Vertretern und Vertretern der russischen Politik, um quasi die Beziehungen zu versuchen, ein bisschen zu normalisieren. Allerdings wurde dieses, also Deutschland und Frankreich wollten das ein bisschen vorantreiben, dass da die wirtschaftlichen Beziehungen ein bisschen normalisiert werden können. Allerdings, wurde da jetzt das abgesagt, das Treffen und zusätzliche restriktive Maßnahmen, einschließlich Wirtschaftssanktionen, werden jetzt ausgearbeitet, auch bis Ende Herbst sollen quasi Listen erstellt werden von Wirtschaftssektoren, die ausgenommen werden. Selektive Zusammenarbeit mit Russland in Bereichen von Interesse für die EU sind von diesen Maßnahmen dann ausgenommen. Also welche Branchen auf der einen Seite der Liste stehen, da darf weiter mit Russland gehandelt werden und die anderen Sachen werden halt von Sanktionen betroffen sein. Gleiches gilt für Weißrussland. Stärkeres militärisches und politisches Engagement in der Sahelzone. Gut, ich meine, Mali war ja jetzt gerade auch wieder als Thema. Also das wird uns auch noch länger begleiten. Und es soll eine diplomatische Delegation nach Äthiopien entsandt werden, um den Konflikt mit der Tigray-Region und Eritrea quasi ein bisschen um da zu vermitteln. Und Cybersicherheit, das Cyber Diplomacy Tool, die Cyber Diplomacy Toolbox wird bald vorgestellt werden oder wurde vorgestellt, habe ich mir nicht näher angeguckt. Und der letzte Punkt, die Umsetzung der wirtschaftlichen Erholung, des Rahmenprogramms der wirtschaftlichen Erholung, das sogenannte Next Generation EU Covid-19 Aufbaupaket. Da geht es auch im Endeffekt auch nur um Wirtschaftsspritzen für verschiedene Sektoren in verschiedenen Mitgliedsländern. Und was wurde denn bei LGBTQI+ überhaupt besprochen? Ja, nicht irgendwie diplomatisch im Hinblick auf außereuropäische Länder, die Probleme mit solchen Gruppen haben und vielleicht noch Gesetzgebungen gegen solche Gruppen haben. Nein, nein, nein, es geht darum, dass die Mitgliedstaaten halt darauf achten, dass sie mit gutem Beispiel vorangehen und in ihren eigenen Jurisdiktionen quasi Gesetzesvorhaben, die in diese Richtung zielen, wohlwollend begleiten und auch nichts Neues. Aber lustig, dass es in der deutschen Variante gar nicht aufgeführt war. Ja. War das die Delta-Variante? Ja. Genau, ja, apropos die Delta-Variante von der deutschen Sprache war jetzt auch Thema hier im Bundestag. Die AfD hat einen Antrag eingereicht, dass der Bundestag bitte keinen Gender-Krempel benutzen soll. In Schriftstücken und so weiter und so fort. Klingt auf jeden Fall nach einer sinnvollen Sache. Ich wollte jetzt hier auf jeden Fall auch was abspielen, allerdings nicht den Herrn Brandner. Der stellt das natürlich vor und so, macht auch ein paar ganz gute Witze. Aber ich glaube, wir können hier wirklich überspringen. Also wenn sich einer die Comedy, Stefan Brandner Comedy Hour geben will, dann kann er sich das ja hier auf der Webseite vom Bundestag mal anschauen. Ich wollte direkt zu Herrn Amthor gehen. Ja, ich fand den Amthor allerdings auch ein bisschen... Aber gut, lass es anhören. Ja, der war auch ein bisschen. Der hat auch ein paar gute Jokes gebracht, aber ich glaube, die waren nicht als Witze gemeint. Ich glaube auch, ja, deswegen. Ohne Pulle! Die kommt auch noch, ja. Riecht so Schenkelklopfer. Der Abgeordnete Philipp Amthor hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gehört ja leider zu den traurigen Konstanten dieser Wahlperiode, dass wir uns donnerstagabends immer mit Ihrem Klamauk beschäftigen müssen, Herr Brandner. Ich hoffe, das ändert sich nächste Legislaturperiode. Aber... Ja, Klamauk, ne? Das heißt nur Klamauk. Komische Sprachgedöns, weil man irgendwie meint, dass... hilft den Leuten beim Nachdenken und so, ne, weil das ja ansonsten alles verkehrt ist und die Gesellschaft krankt daran, dass wir keine richtige Sprache haben nach Vorstellungen von irgendwelchen Superschlauen. Aber das ist alles Klamauk. Eines muss man schon feststellen, wir haben jetzt eine der letzten innenpolitischen Debatten dieser Wahlperiode. Und was fällt der AfD ein, das als Thema aufzurufen? die gendergerechte Sprache. Und ich sage Ihnen, ich will das Thema auch gar nicht kleinreden, ich will es auch gar nicht wegschieben. Es polarisiert, es ist auch eine parlamentarische Debatte wert. Aber ich will Ihnen schon sagen, für eine der letzten innenpolitischen Debatten dieser Wahlperiode hätte ich es mir doch gewünscht, dass Sie nicht irgendwelche alten Landtagsanträge recyceln, sondern sich vielleicht mal um die wirklich wichtigen Themen gekümmert hätten. Wie schützen wir diejenigen, die uns schützen, die Polizistinnen und Polizisten? Was können wir noch machen gegen organisierte Kriminalität? Wie werden wir wehrfähiger im Cyberraum? Das wären Themen, die wir hier diskutiert hätten und die sinnvoll gewesen wären als Ihre Klamaukreden. Und ich will Ihnen, bevor ich zum Thema Gendern noch grundsätzliche Bemerkungen mache, auch einmal sagen, die AfD führt hier natürlich ein durchsichtiges Spiel auf. Ich meine, ich finde das lustig. Sie wollen sich jetzt gerieren als die Hüter der deutschen Sprache im Parlament. Und da muss man schon sagen, die Hüter der Sprache im deutschen Parlament, das sind Sie ganz sicher nicht. Denn wenn Sie eins geschafft haben, dann haben Sie hier in den vergangenen Jahren beigetragen zu einer Verrohung der Debattenkultur. Und von Ihnen brauchen wir hier keine Ratschläge darüber, wie man im Parlament... Philipp, es ging um gendergerechte Sprache im Parlamentsdruck, sagen, nicht um die AfD. Ich wollte es nur nochmal anmerken. Ja, und dafür, dass sie das dauernd irgendwelche Zwischenrufe gegen die AfD kommt, ja gut, dafür kann die AfD indirekt was ja. Aber ja, eben, also Verrohung. Also wenn ich mir schon allein dieses ganze Gequake da immer anhöre, wenn nur mal einer irgendwie was sagt, gerade ja zu diesen ganzen... Zu den ganzen Themen, die der Amthor vorhin aufgezählt hat, über die man lieber reden sollte. Ja, die AfD bringt ja auch immer Anträge dazu ein, nicht unbedingt ja, sinnvolle, die sind, aber... Können, sie ja, und die darüber krähen sie ja dann auch wieder, ja. ...zu reden. Aber gehen wir vielleicht doch einmal aufs Gendern ein. Herr Brandner, Sie reden immer davon, man müsse mehr Demokratie wagen und wir sagen, ja, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Dafür ist mir wichtig... Ja, zu dem Ding hat der Brandner übrigens auch aufgezählt, diese ganzen Umfragen, die da zur letzten Zeit gewesen sind, ne, die ja zeigen, dass selbst die Anhänger von den Grünen mehrheitlich den Krempel ablehnen. Und jetzt kommt Herr Amthor hier mit Demokratie. Wichtig festzustellen, in den Worten von Paul Kirchhoff, auch alle Sprachgewalt geht vom Volke aus. Und ja, dazu müsste man jetzt ganz klar sagen, dass wir also diesen Krempel jetzt beenden und diesen Quatsch nicht mehr machen mit der gendergerechten Sprache, weil kein Mensch kommt von alleine darauf und benutzt in seiner Alltagssprache diesen Humbug. Kein Mensch. So, die Leute müssen sich da extra dazu zwingen, weil sie irgendwie der Meinung sind, dass das alles irgendwie, ja, halt dazu beiträgt, dass die Gesellschaft besser wird, was sie ja nur werden kann, wenn irgendwelche superschlauen Leute endlich die richtigen Entscheidungen treffen und die anderen Leute alle da mitziehen. Ne? Also. Deswegen ist es so, dass es den Menschen auch erlaubt ist, auch ausweislich der grundrechtlichen Sprechfreiheit zu gendern. Ob ihnen das passt oder nicht, das ist den Menschen erlaubt. Gleichzeitig ist es aber so, dass der Staat nicht frei ist, wie er spricht, sondern für uns gilt, unsere Verfassungssprache ist Deutsch, unsere Amtssprache ist Deutsch, unsere Parlamentssprache ist Deutsch und das ist bisher schon geregelt. Und ob und inwieweit Gendersprech Teil dieser deutschen Sprache ist oder nicht, das muss im gesellschaftlichen Diskurs geklärt werden. Und ich sage... Ja, das muss das leicht und ihr seid ja der Meinung, dass das andersrum lieber laufen sollte. Ja, der meint mit gesellschaftlicher Diskurs diesen Druck aus allen Rohren, medial und überall, ja. Dann bis die Leute einfach aufgeben. Werden das meint er mit. Gewöhnen müssen, damit. Ja, genau. Ich sage Ihnen für meine Fraktion deutlich, Sprache lebt von Akzeptanz und da gehört zur Wahrheit, dass die Gendersprache mehrheitlich von den Bürgern abgelehnt wird und von den Bürgerinnen im Übrigen auch. Und das muss man in dieser Debatte auch einmal festhalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will auch sagen, viele Menschen in unseren Wahlkreisen, ob bei mir in Mecklenburg-Vorpommern oder in vielen anderen Teilen der Republik, die würden sich wünschen, dass wir andere Problemschwerpunkte setzen und die empfinden diese Diskussion nur als Abtun. Herr Kollege Amthor, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen? Ja, andere Plenumsende 4 Uhr und ich werde andere Schwerpunkte setzen und dann gleich die Regenbogenfahne hießen erstmal als wichtigen Schwerpunkt und Orban auf den Sack gehen und so. Das ist das, was die Deutschen von ihrer Regierung wollen. Ja? Das steht überall als erstes auf dem Zettel. Erstens Orban auf den Sack gehen, zweitens Armut beseitigen und so weiter und so fort. Wer jetzt Gender noch vertieft diskutieren will, kann das auf dem Samtsofa in Berlin-Mitte machen, aber wir kümmern uns hier um die wichtigen Themen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man sich fragt, wie soll der Staat reden, dann muss man sagen, im Vordergrund der Debatten steht, dass der Staat mit Sprache Informationen vermitteln muss und nicht politisieren und provozieren. Einzelne Abgeordnete, einzelne Bürger können sprechen, wie sie wollen. Grammatikalisch falsch, sprachästhetisch fragwürdig, meinethalben. Für den Staat gilt aber Neutralität, Unbefangenheit und der Amtsauftrag des Staates. Und deswegen müssen wir auch aufpassen, dass es darum geht, dass wir nicht durch künstliche Sprachkonstruktionen die Grundrechte der Bürger verkürzen. Und ich will das in aller Klarheit sagen. Ich stehe für ein Land ein, in dem Studenten und Studentinnen gute Noten dafür bekommen, dass sie an Universitäten Kluges und Richtiges schreiben, aber nicht schlechte Noten dafür bekommen, dass sie falsch gendern. Das ist nicht meine Freiheitsvorstellung. Ja. So ist das. Aber irgendwie mal aktiv dafür werden, diese Rechte von diesen Leuten irgendwie zu stärken, das tut auf jeden Fall der Kollege von Herrn Amthor aus Hamburg, ne? Der Christoph oder wie er heißt, mit seiner Petition, die ich zum Beispiel auch unterschrieben habe. Und den haben sie ja hier heute nicht reden lassen, wahrscheinlich auch, weil es ein Rechtsthema ist, was ja dann wieder Herrn Amthor auf den Plan ruft. Aber ja, der ist ja durchaus dafür, für das, was ja im Endeffekt die AfD hier fordert, dass nämlich, dass man in irgendwelchen staatlichen Stellen diesen Krempel auf jeden Fall nicht tut mit der Genderei. Was aus meiner Sicht absolut angemessen ist, weil das Mindeste ist. Und vor allen Dingen, solange wie diese anderen Dinge nicht geklärt sind, ne, weil ihr wollt ja dann gerne schon wieder Tatsachen schaffen. Und dann sorgen wir einfach dafür, dass die Leute das jetzt machen, an allen Stellen, wo wir irgendwie dafür sorgen können. Und dann zeigen wir hinterher wieder drauf und sagen, hier, das läuft hier schon überall. So, ne, dann können wir ja immer weitergehen. So, was wollt ihr denn? Tja, das kommt dabei raus, wenn man sagt, ja, wir müssen über wichtigere Themen reden. Und ich will auch sagen, ich erwarte auch, dass der Staat natürlich es den Menschen zubilligt zu gendern, aber andererseits auch respektvoll mit denjenigen umgeht, die im ländlichen Raum und in unseren Wahlkreisen nicht den Sprachcodes folgen, die hier in Berlin-Mitte praktiziert werden. Und deswegen sage ich, wir müssen es schaffen, einen Spagat zu schaffen zwischen der privaten Sprechfreiheit, die auch Gendern beinhaltet, aber der notwendigen Neutralität des Staates. Und diese Abwägung gibt es jedenfalls nicht mit den Vereinfachern von rechter Seite, sondern nur mit CDU und CSU. Ihren Antrag lehnen wir an. Ja, ne, der Brüller am Ende. Ja, das sind die Vereinfacher. Ja. Das sind die Vereinfacher. Das sind die es sich zu einfach machen. Ja. Aber in Wahrheit müssen wir ja alles machen, so gleichzeitig, ne? Fördern von dem Kram und nicht fördern von dem Kram. Und die Leute sollen nicht schlechter benotet werden, aber ja, was machen können wir ja auch nicht, weil das wäre ja so Sprachpolizei. Larifari tralala. Tja, wer weiß, vielleicht fordert die CSU ja bald bayerisches Idiom in der Amtssprache. Ne? Well, das wäre sinnvoller. Ist ja alles Hochdeutsch. Ne? Das verleugnet die Menschen, würden die Menschen wenigstens verstehen von Hochdeutsch, weil wenn bayerisch geredet wird, im Gegensatz zu dem Gender-Kram. Na, man muss doch an die arme ländliche Bevölkerung denken, die ja da mit der in München praktizierten Sprachregelung nichts anzufangen wissen. Aber jetzt kommt erst einmal die Ulle Schaus und erzählt uns was vom Planeten Wolkenkuckucksheim. Ach nee, doch nicht. Chris wieder in FDP da reingesneakt. Ja, ich muss euch leider diesen Mann zeigen, aber ich kann schon mal vorwegnehmen, er ist kein positives Beispiel. Leider. Ja, das einzige leider Positive, nicht, ja, was ich gesehen habe, war die Rede von Herrn Teuteberg, aber war ja auch wieder am Thema vorbei und ist ja je am Ende unterbrochen worden. Deswegen lohnt sich das nicht. Frau Teuteberg war hier gar nicht mit dabei. Ja, beim anderen Thema. Beim anderen Thema. Ich habe mir auch diese Woche wieder viel leider angeguckt. Leider. Sehr geehrter Herr Präsident, das ist schon komisch. Bei meiner letzten Rede muss ich mich wieder mit einem eher grobmotorischen Antrag der AfD beschäftigen, so wie bei meiner ersten Rede auch. Ganz Sie haben da Neues. Nicht viel dazugelernt, Herr Brandner. Ihnen begegnet etwas, das Sie nicht verstehen. Die Reaktion ist die übliche von Ihnen, Sie fordern ein Verbot. Eine Auseinandersetzung. Ja, gleich schon von oben runter auf Konfrontation. Wer macht noch mal genau die Kultur kaputt? Findet gar nicht statt. Die wollen sie nicht. Die passt ihnen auch nicht. Denn der Ausgangspunkt, die Ungleichheit von Geschlechtern, das existiert tatsächlich. Das ist keine angebliche Diskriminierung. Ja, hier haben wir nämlich genau dieses Ding. Ihnen begegnet etwas, was sie nicht verstehen. Und ja, auf der anderen Seite haben wir hier uns begegnet was, was wir nicht verstehen, also gehen wir einfach mal davon aus, wenn es für das Gute ja ist, dann muss es ja was Gutes sein. Und soweit habe ich schon gedacht, ich hätte es verstanden, worauf der gute Mann hinaus will, aber dann macht er gleich einen ganz komischen U-Turn, der eigentlich das total ad absurdum führt, was er jetzt hier irgendwie erzählt. Aber ich spiele mal weiter ab. Eine tatsächliche, die auch die Lebenserfahrung von vielen Menschen, vor allen Dingen von Frauen, in diesem Land mitprägt. Und nun kann man natürlich fragen, welche Lösung für dieses Problem angeboten wird. Wenn man einer ganz einfachen Logik folgt, dann stellt man fest, Sprache ist immer ein Herrschaftsinstrument gewesen und wird es sein. Sprache ist eine Waffe, vielleicht die mächtigste, die die Menschheit erfunden hat. Willkommen im Postmodernismus, präsentiert von Ihrer FDP. Toll, ne? Ja, aber auch so ein Kalenderspruch. Oh Gott, ey. Oh. Und deswegen erscheint es naheliegend zu sagen, wir setzen die Sprache ein, das verändert das Denken, das verändert das Verhalten und dann auch die soziale Realität. Das ist ziemlich einfach. Nee, das ist eigentlich unmöglich, aber ja. Und ich finde, zu einfach gedacht. Die Idee ist vielleicht etwas kurzschlüssig. Aber was auf jeden Fall grauenvoll ist, das ist die Ausführung dieser Idee, der wir bisweilen begegnen, meine Damen und Herren. Hier macht sich eine übertriebene Regelungswut breit, eine moderne Bilderstürmerei, bei der Kinder wegen nicht vollständigen Gendern in der Schule schlechtere Noten kriegen sollen. Das ist gehoben. Die Forderung gab es und ich halte das für gehobenen Unfug. Wenn wir das konsequent zu Ende denken und überall anwenden, überall unterschiedslos, dann lesen wir einmal in den Geschichtsbüchern, dass 1933 die Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten die Macht ergriffen hätten. Ja, ich glaube nicht. Das wird schon nicht passieren. Also, weil da sind sie ja auch ziemlich konsequent. Das sagt ja auch keiner irgendwie, in der Bahn muss stehen, Schwarzfahrerinnen und Schwarzfahrer. Und es sagt ja auch keiner irgendwie, Mörderinnen und Mörder muss überall, weil das da sagen sie dann wieder ganz schlau, ja, das ist ja jetzt hier, da sind ja die Männer überrepräsentiert. So. Das geht schon, die schlechten Dinge, die können auch weiterhin, die können auch weiterhin männlich dann konnotiert sein. Das macht uns nichts. Da haben wir nichts bei verloren. Das ist schon okay. Und dass das nicht geht, ist offensichtlich, meine Damen und Herren. Und vor allen Dingen schlimm wird es dann, wenn diese Lösungsansätze mit dem Impetus der moralischen Überlegenheit, der selbsternannten moralischen Überlegenheit verbreitet werden und dem, der skeptisch ist, man gegenübertritt, mit irrigiertem Zeigefinger und ihn belehrt, wie rückständig und dumm er im Grunde genommen sei. Ja, genau das, was du am Anfang deiner Rede mit der AfD gemacht. Genau, du hast nicht verstanden, ja. Genau, also ich fand das, ich weiß, unglaublich, also, ja, genau, ihr habt es nicht verstanden, so tralala, aber ich habe es verstanden. Und jetzt erzähle ich euch mal die Kehrseite davon. Und ja, im Endeffekt läuft es dann doch wieder auf das hinaus, was ich euch gerade genau erkläre, warum es schlecht ist. Weil, ja, es wird halt weitergetrieben, so von den Schlauen. Und im Moment habe ich dagegen was zu sagen und später habe ich dann einfach nichts mehr zu sagen, weil es dann nichts mehr zu sagen gibt. Weil es dann alles kein Wenn und Aber mehr gibt bei dem Kram. Aber ich bin ganz schlau, Herr Doktor. Das ist der Ruf nach Sprachpolizei. Die Lebenswirklichkeit von vielen Menschen und ihre Zweifel werden hier gar nicht wahrgenommen. Unsere Position ist die, wir wollen solche Fragen diskutieren. Ja, und es steht jedem frei, welchen Sprachgebrauch er verwendet. Wir wollen das allerdings ohne irrigierten Zeigefinger und moralische Überheblichkeit und ohne Sprachpolizei. Geht nicht. Weil du hast ja gerade schon gesagt, was da von der einen Seite aufgefahren wird. Nämlich dieses Ding von wegen, ja, es muss alles passieren, weil ansonsten geht die Welt in den Arsch. Und hör mal auf die Frauen und was bist du überhaupt für ein schlimmer Mensch, wenn du das nicht haben willst. Und dann sagst du so, ja, das ist ja erhobener Zeigefinger und so. Das ist ja auch irgendwie nicht nett. Ja, das ist scheißegal. Dieser Panzer wird über dich drüber rollen, da kannst du dich ruhig davor stellen. Und sagen, das ist aber nicht angemessen. Aber solange wie du nicht sagst, nee, wir machen diesen Blödsinn jetzt nicht mit aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, kannst du es vergessen, Herr Doktor. Und wenn man Ihren Antrag genau liest, dann wollen Sie die Sprachpolizei, die verlangen ein Verbot. Ja, ihr seid die Dummen. Die anderen sind richtig dumm. Die das mal vorschreiben wollen. So, das ist doch genauso blöd, was ihr da macht. So, ihr seid doch genauso schlimm wie die SJWs, wenn ihr irgendwie sagt, dass die hier nicht ihre Scheiße verbreiten sollen. Das ist doch auch Zensur. Lalalala. Dummheit kann man nicht verbieten. Von bestimmten Sprachformen ein schlichtes Verbot. Und das ist zu einfach. Das ist der Ruf nach der Sprachpolizei. Sprache Nein, Mann, das sich, ist meine Damen und Herren. Sie kann nicht hier in der Petrischale. Es geht doch hier um öffentliche Kommunikation der Regierungs- und Staatsorgane. Es geht nicht um Verbot. Es geht nicht um eine Polizei, die überwacht, was du dann zu Hause machst. Das ist doch Unsinn. Das sind Strombänder, die er da baut. Der ist ja echt peinlich. Gut, dass der nicht mehr dabei ist. Die Sprachpolizei ist doch vielleicht noch nicht da, aber sie ist sowas wie eine Sprachbürgerwehr. Die haben auch schon. Das hätte Kahana ahnen können. Alle feministischer Sprachlabore gezüchtet werden und man kann sie auch nicht im Eisschrank in einer braunen Bierflasche vor Veränderungen in Sicherheit bringen. Wir müssen unsere Sprache pflegen, ja, und wir brauchen keine Sprachpolizei. Weder eine emanzipationsgetriebene noch eine reaktionäre Sprachpolizei. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir auch und werden Sie hier in diesem Haus weiterhin Debatten führen in einer Sprache, die wir vielleicht alle verstehen und die wir uns nicht gegenseitig vorwerfen müssen. Die FDP wird diesen Antrag ablehnen. Und da wir beim Ende sind, lassen Sie mich noch eins sagen zum Thema Sprache. Das war hier meine letzte Rede. Keine Angst, es waren nicht meine letzten Worte. Ich bedanke mich sehr und wünsche Ihnen und dem Haus und unserer Demokratie auch in Zukunft alles Gute. Ja, good night and good luck. Schieß in den Wind. Ja, das ist ja jetzt die letzte Woche gewesen von der Legislaturperiode, wo die solche normalen Sachen abhalten. Aber das hat dem Ganzen halt eine besondere Dynamik gegeben. Teilweise waren die halt bis mitten spät in die Nacht und da unterwegs. Ne? Ja, aber dass sie donnerstags bis morgens früh da sitzen, ist aber normal. Also das hat jetzt nichts mit dem letzten Kram zu tun. Das ist eigentlich der Standard. Donnerstag ja, aber ist immer der lange. Halt alle ein paar Minuten so, ach ja, das ist jetzt am Ende. Na, so meine ich das. Sehr viele Ordnungsrufe. Oder nee, ein falsches Wort, egal. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, auch im Namen der Kollegin Leni Breimeyer von der SPD und Doris Achelbilm von den Linken haben wir uns geeinigt, dass ich die Rede aus der Opposition halte. Das davor war zumindest keine aus der Opposition aus meiner Sicht. Ja, wie geil, ne? Hast die du denn Rede keine Ahnung von Politik, Ulle? Weißt ja, du nicht, was nicht. Opposition und Regierung sind, Ulle Pulle? Ja, sie ist eigentlich die Regierung im Land, musst du wissen, ne? Ulle Pulle hat auch einen Anstecker, meiner Meinung nach, mit der politischen Botschaft. Ja, das war auch das finde ich auch nicht so gut. Man muss auch fairerweise sagen, dass der Herr Lehmann von den Grünen für sein Trans-Inter-Symbol, was er mal auf dem T-Shirt hatte, auf jeden Fall zur Ordnung gerufen wurde. Hat er dann seinen Sakko zugemacht, damit man das nicht mehr so sehen konnte. Aber, also das wurde gerügt als politisches Symbol. Und da sage ich dann auch, also wenn diese Regenbogenfahne geht, dann weiß ich nicht, warum, was jetzt an dieser Geschlechter, also im Geschlechtersymbol jetzt so politisch sein soll. Also im Vergleich halt dann, ne? Also, das verstehe ich dann nicht so richtig. Also entweder man beschränkt sich auf diese staatlichen Zeichen oder man lässt es ganz bleiben. Aus meiner Sicht. Ja. Ja, aber geil, ne, wie die das auch verstehen. So. Wir sind ja hier die irgendwie die Vielfalt hier fordern und so. Wir sind ja quasi diejenigen, die hier den Ton angeben. Und die anderen sind die Opposition zu uns, zu dem Lager der... Und sie spricht da jetzt hier... Also die von der SPD hat auch ihre Rede zu Protokoll gegeben, damit sie jetzt hier quasi das gebündelte Gegenfeuer abliefern kann um 22.45 Uhr. Ne? Die Opposition, die sogenannte zur AfD, die dann jetzt irgendwie die Herrschaft des alten weißen Mannes symbolisiert oder was, wo sie jetzt die Opposition dazu ist, zusammen mit der Regierungspartei SPD oder wie. Also unglaublich. Wir sind die Opposition, ja. Die Welt dreht sich, Menschen entwickeln sich weiter. Neue Generationen setzen neue Traditionen und Sprache ist lebendig und verändert sich stetig seit Jahrhunderten. Es ist der erste, die Sätze waren alle unnötig. Wasser ist nass und der Bär scheißt in den Wald und der Papst ist katholisch. Gott, oh Gott. Ja, also ich höre auch andere Sachen. Ich höre auch wieder so, wir sind die Pioniere hier. Die junge Gesellschaft Pioniere. Braucht eine Revolution in unserem Sinne. Das ist ein Fakt. Und damit wäre eigentlich alles gesagt, eigentlich. Aber diese Debatte ums Gendern hat einen Zug bekommen, der geradezu komisch ist. Die AfD. Ah, jetzt kommen wieder auch so schöne Sophismen, so schönes Hingeframe. Na, aber die anderen sind total besessen, kommt jetzt, ne? AfD und auch Teile der CDU, CSU und auch vielleicht FDP können keinen Tag auslassen, um sich über eine inklusivere Sprache, die auch Frauen und divers einschließt, aufzuregen und zu betonen, dass es doch Wichtigeres gibt, als darüber zu sprechen. Dabei sind Sie es, die immer darüber sprechen wollen, sogar im Bundestag. Nee, das sind eure Freunde in den Medien, die das konsequent machen. Naja, aber ich meine, darüber sprechen, das vielleicht schon. Ne? Die anderen wollen nicht darüber sprechen, die wollen das in der Sprache einfach so haben, fertig, Punkt, aus, Ende. Ne? Muss man nicht drüber sprechen, ist ja nur Gleichheit und Gerechtigkeit und so. Was soll man da ewig lange drüber sprechen, wenn ihr darüber noch diskutieren wollt oder so? Was seid ihr denn? Leute, die keine Gerechtigkeit haben wollen oder was? Leute, die Frauen hassen oder was? Leute, die Transmenschen leiden sehen wollen oder was? Ja, ihr Bösen. können sogar etwas debattieren, das nicht gefordert wird. Hören Sie gut zu, denn zu geschlechtergerechter Sprache wird niemand verpflichtet. Niemand fordert ein Gebot einer inklusiven Sprache, auch nicht im Bundestag. Na, absolut niemand, außer vielleicht die Landeshauptstadt fucking Hannover. Oder die Universität, in Kassel. Oder ein Professor der Uni in Kassel. Hamburg-Universität auch. Die einzigen, die Sprachverbote fordern, sind die AfD und Politiker der CDU. Auch das ist ein Fakt. Alter, ihr seid aber doch ständig mit N-Worten und Z-Worten und Mohrenstraßen und was weiß ich. Ihr seid doch ständig am Verbieten. Wie kann man so unreflektiert sein? Also gerade, ich meine, ich kann mich nicht entsinnen, dass die AfD irgendwelche Begriffe aus unserer Sprache entfernt hat. Das wart ihr. Du und deine Konsorten. Ja, und was will die CSU verbieten? Ein Fakt zur Sache ist, dass Sprache unsere Wirklichkeit formt. Alle geschlechtersprachlich abzubilden, macht einen Unterschied. In rein männlicher Form zu reden, hält mindestens die Hälfte der Bevölkerung aus der Sprache heraus. Und es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass wir... Ja, dann kommen wir jetzt wieder mit unserem ganzen Salmon von irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Leute irgendwelche Suggestivfragen gestellt haben und die haben dann in diesem Sinne geantwortet, wie sie es meinten und wie sie es irgendwie verdreht haben. Und wir ignorieren einfach mal schön weg, dass diese ganzen Dinge, grammatikalische Regeln hier, diese ganzen... Wie heißt das Ding immer? Genus und Sexus, ne? Also Bezeichnung von irgendwelchen Generikern und Bezeichnungen, die sich auf spezielle Personen von entweder männlichen oder weiblichen Geschlecht beziehen. Dass das einfach grammatikalische Regeln sind und nicht irgendwelche Dinge, die... wo wir jetzt irgendwelche Sozialwissenschaftler brauchen, die dann irgendwie sagen, ja, das ist aber gar nicht da eingeschlossen, obwohl es de facto so ist, dass diese Sachen generisch dann die Leute alle mitbezeichnen. Also, ja, aber die sind ausgeschlossen, ja, aus der Sprache ausgeschlossen. Total, absolut, Spinnerei. In den Bildern denken, die wir hören. Das Fazit von Wissenschaftlerinnen des Max-Planck-Instituts einer Studie aus 2018 lautet, das generische Maskulinum ist nicht generisch, es erzeugt vor allem männliche Bilder im Kopf. Und somit, so die Kritik, stellt es die Welt nicht so divers dar, wie sie heute ist. Männliche Bilder im Kopf. Ja, ich glaube, die einzigen Leute, die männliche Bilder im Kopf haben, sind irgendwelche Feministen den ganzen Tag, von früh bis spät. Und dann irgendwie meinen, das ist alles furchtbar. Überall lauert das Patriarchat. Wer das generische Maskulinum anwendet, gendert also faktisch. Das war ihnen wahrscheinlich... Falsch. Einfach gelogen. Das ist nicht richtig. Das ist nach den grammatikalischen Regeln nicht der Fall. Und es gibt ja auch diese weiblichen Generika, wie zum Beispiel die Landeshauptstadt Hannover. Das ist auch ein weibliches Generikum. Oder die Kirche. Und es bezeichnet dann auch keine weibliche Person. Wahrscheinlich auch nicht klar bisher. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Land sprechen immer mehr Menschen in einer geschlechtergerechten Sprache. Insbesondere ja, immer mehr von den wenigeren. Demokratie, Ulle. Bist du gegen Demokratie? Andere Jüngere. Und die, die durch die inklusive Sprache sichtbar werden, befürworten die... Ja, Jüngere, die das nicht jahrelang schon gemacht haben, sollen jetzt von euch hören, dass es alles Unterdrückung ist. Und nicht ihr ganzes Leben lang schon so geredet haben und halt auch wussten, dass früher auch schon nicht... die Frauen unsichtbar waren oder weiß ich nicht, was ihr da jetzt behauptet, was alles irgendwie so gewesen wäre, aber nie war. Ja, aber man weiß ja auch nicht, was bei den Kindern in den letzten, also ich war ja nicht in der Schule in den letzten 10 Jahren, aber wer weiß, was man den Kindern da in den Kopf gedrückt hat, dass sie heute sowas gerecht finden. Oder ungerecht, je nachdem, aus welchem Blickwinkel. Diese Entwicklung viel häufiger. Bei uns Grünen gibt es die inklusive Sprache schon lange, aber es ist eine Entscheidung. Jeder Mensch kann für sich dies tun oder lassen. Punkt. Aber vorzuschreiben, nur... Ja, Punkt. Sternchen. wir irgendwie der Meinung sind, dass wir das jetzt so behaupten müssen. In Wahrheit sollten sie es natürlich schon tun, weil ansonsten geht alles den Bach runter und die Frauen werden ausgeschlossen. Und guck mal ins Grundgesetz, da steht, die Frauen dürfen nicht ausgeschlossen sein, bla bla. Das ist doch genau die Scheiße, die ihr sonst ja auch mal behauptet, obwohl es nicht stimmt. Dieser Quatsch von wegen, guck mal ins Grundgesetz. Das könnt ihr bei dieser Scheiße genauso behaupten. Guck mal ins Grundgesetz. Da steht das doch. Und da werdet ihr auch übermorgen mit ankommen mit der Scheiße. Wenn die anderen wieder ihren Kopf verschlossen haben. Und dann bin ich mal gespannt, was der Doktor und die ganzen, jetzt seine Nachfolger bei der nächsten FDP-Bundestagsfraktion dann dazu zu sagen haben. Die männliche Sprache verwenden zu dürfen, weil Sie in der AfD sich damit schwer tun, das ist vermessen. Das ist keine männliche Sprache und du redest Unfug, Wolle. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, warum macht die AfD so eine Welle um das Thema Gendern? Das hat die Journalistin Theresa Bücker klug analysiert. Ja, Theresa Bücker vom feministischen Magazin. Die hat das klug analysiert. Wie wär's mal, Ulle, wenn du dir mal was durchliest von Leuten, die nicht deiner Meinung sind? Liest du doch zum Beispiel mal das Buch von Judith Bassert durch, so. Da kriegst du auch eine Analyse zum Thema geschlechtergerechte Sprache, die übrigens das alles widerlegt, was du mir gerade erzählst. Die Ablehnung von geschlechtergerechter Sprache ist ein Chiffre dafür, emanzipatorische Erfolge in Frage zu stellen und die schon länger vorübergegangene Normalität hegemonialer Männlichkeit wiederherzustellen. Also, es ist eine Weltverschwörung vom Patriarchat gegen uns arme Opfer. Zurück in die geordnete Welt des Patriarchats. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin eine Verschwörungstheoretikerin. Ja, komisch auch, dass die AfD da nur geschrieben hat, sie möchte halt diese Sprache in öffentlichen Gremien verhindern und eigentlich nicht gesagt hat. Und außerdem sollen die Frauen nicht mehr wählen dürfen. Und die dürfen auch ohne ihren Mann keinen Beruf mehr ausüben. Und Vergewaltigung in der Ehe wird wieder erlaubt. Das hat keiner von denen gesagt. Aber du hast es gerade so dargestellt, als wollten die Uhr zurückdrehen. Ja, das war Theresa Bücker, die das so dargestellt hat. Ja, oder Ulle läuft das natürlich direkt in ihre Sache mit rein. Ne? Deswegen führt sie das ja jetzt hier auch an. Das ist die Opposition halt jetzt, ne? Zur AfD-Regierung. Hier ist eine Stellvertreterdebatte, um Erfolge von Geschlechterpolitik ins Lächerliche zu ziehen. Was Sie hier versuchen, ist die wirkliche Herausforderung für eine moderne und geschlechtergerechte Gesellschaft aufzuhalten. Das wird Ihnen nicht gelingen. Unsere Gesellschaft ist viel freier und weiter als Ihre Politik. Vielen Dank. Nee, die ist viel freier und weiter als eure Politik. Eure Scheiße braucht kein Mensch. Alle Leute wissen, dass es Frauen gibt, dass sie auch Dinge können. Die sind im Berufsleben drin. Die können alle Berufe ausüben. Chris hat eben ein Buch von einer Frau empfohlen, Ulle. Ja, passt du nicht auf? Ja, aber die zählt wahrscheinlich wieder nicht. Aus irgendwelchen Gründen. Ist immer so, dass irgendwelche solche Leute da wieder nicht zählen. Ist keine echte Frau. Ja, wahrscheinlich. Ist eine Hausfrau. Eine Tante Tom. Die hat beim Westfernsehen gearbeitet. Ja, ein Volontariat gemacht. Er hat da gelernt sogar. Also. Ja, sie ist der politische Feind. So, die Kolleginnen. Ja, das war's auch mit Ulle. Aus die Ulle. Jetzt haben wir den Bundestag überstanden. Jetzt geht's wieder mit interessanten Themen weiter. Ja, das hier war nochmal das Ergebnis der namentlichen Abstimmung darüber, aber der eben ja, schon gehört, wie es läuft. Das fand ich deswegen lustig, weil wenn du nochmal hochscrollst, was da nämlich genau steht, ist Verwendung geschlechtergerechter Sprache. Nein. So. Dabei ist der Antrag der Fraktion der AfD keine Verwendung der sogenannten gendergerechten Sprache. Aber das ist da halt im redaktionellen Prozess zur Verwendung geschlechtergerechter Sprache geworden. Und das ist mit überwiegender Mehrheit abgelehnt worden. Das fand ich witzig. Ja, das war eigentlich so, ja. Ne? Vor allem, wenn man sich anguckt, die Grünen, die lehnen die Verwendung geschlechtergerechter Sprache mehrheitlich ab, laut dieser redaktionellen Zusammenstellung. Ne? Grüne, nein. Und die AfD, das sind auf einmal die Gender-Ideologen. Und die sind auch grün, ja, alle komplett grün. Guck mal. Ja, die AfD sind auf einmal die Grünen. Und das ist mir halt mehrmals aufgefallen. Und noch schau mal, wie viele Leute hier abgestimmt haben von der AfD. Das ist so eine Chiffre, oder? Das sind alles Globalisten. Ne? Da haben extra 17 nicht abgestimmt, die Schlawiner. Wahrscheinlich, um Zeichen noch zu setzen. Cooler wäre gewesen, wenn 14 nicht abgestimmt hätten und trotzdem 8. Also, ihr versteht. Ja, da wären sie aber die Chiffre Meister geworden. Ja, das war einfach ein lustiges Bild, ja, dass die Grünen die Verwendung ablehnen. Genau das geht hier. Grüße an die Redaktion, die das zusammengestellt hat. Und hier, das ist nochmal was anderes. Ja, gut. Das genau, kommen wir jetzt zu Frau Angela Merkel. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch. Das ist doch so eine Nachwuchspolitikerin aus dem Osten gewesen. Die ist ganz schlimm. Die hat gesagt, Kulti ist tot. Also die muss von der AfD sein. Das war Kurz Mädchen, ja, genau. Gescheitert, hat sie gesagt. Ja, oder war die bei der Linkspartei? Die war doch früher. Okay, stimmt. Als FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda. Genau, und die war eine der letzten Regierungschefin der DDR. Also in diesem Lenkungsgremium zumindest. Ja. Okay. Ja, und sie war Bundeskanzlerin. Aber hat sie den Kohl überholt jetzt eigentlich? Nee, ich glaube, es sind auch 16 Jahre, ne? Ja. Also Gleichstand. Tja, wer weiß. Wer weiß. Ja. Und sag mal, Mädchen, was hast du gelernt aus den 16 Jahren? Sag mal, erzähl mal. Auf jeden Fall, dieses hier wollte ich euch nochmal zeigen. Die Anna Schneider von Jetzt Welt, die hat auch irgendwas geschrieben, von wegen ja die Merkel, die ist nicht so zeitgeistfrauenmäßig unterwegs mit Quoten und so ein Kram. Und da muss ich leider widersprechen, denn ich habe diese Woche hier diese Befragung, die letzte Befragung von Frau Merkel im Parlament gesehen. Und da gab es dann eine Frage von einer gewissen Ulle Schaufs, die wir gerade schon gesehen haben. Die kommt jetzt hier mal nach. Ist nicht zynisch, ist ein Sachverhalt. Nun hat die Kollegin Ulle Schaufs gesagt. Frau Bundeskanzlerin, viele der diesjährigen Erstwählerinnen kennen dieses Land nur mit Ihnen als Kanzlerin und trotzdem hat sich nach 16 Jahren Ihrer Zeit als Regierungschefin der Frauenanteil im Bundestag nicht erhöht. Im Gegenteil, er ist gesunken und Sie und Ihre Fraktion hätten ja jetzt die Chance gehabt, mit einem Paritätgesetz oder zumindest mit einer Paritätkommission etwas gegen diese Entwicklung zügig zu unternehmen. Jetzt ist es auf die lange Bank, auf die Wahlrechtskommission geschoben worden und es ist unter ferner Liefen ein Thema, was in der nächsten Legislaturperiode irgendwann behandelt wird. Deswegen frage ich Sie, ist das aus Ihrer persönlichen Sicht? Ja, also das ist schon mal absoluter Quatsch. Ihr werdet natürlich das nicht nächstes Mal unter ferner Liefen machen, sondern ihr werdet da wieder pushen mit euren ganzen Sprachrohren in den Medien und ihr werdet das wieder so hindrehen, dass das doch unglaubliche Unterdrückung und Ungerechtigkeit und was weiß ich nicht was ist. Die Leute haben das falsche Geschlechtsteil im Bundestag. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Es ist doch dann keine Gleichberechtigung. Es kann doch nicht sein. Weil wir wissen doch alle, dass die Leute ja nur nach ihren Geschlechtsteilen da irgendwie rumrennen. Und das wissen wir, weil wir das machen. Und den anderen das unterstellen, was wir machen natürlich, weil wir es ja nicht anders kennen. Nicht ausreichend mit diesem Anteil von Frauen im Bundestag? Nein, das ist absolut nicht ausreichend. Allerdings ist die Fraktion, der ich angehöre, hat in ihrer jetzigen Zusammensetzung die freudige Grundlage, dass die allermeisten Direktwahlkreise haben und direkt gewonnen haben. Das heißt, das Problem eines größeren Frauenanteils beginnt früher. Es beginnt nicht erst mit der Listenaufstellung. Und ich kann eine wunderbare Liste haben und trotzdem keine Frauen im Parlament. Und deshalb muss man da anders ansetzen. Und diese Ansätze sind nicht so ganz einfach, wie man manchmal Glauben machen möchte. Ich bin absolut nicht zufrieden und ich werde auch erst zufrieden sein, wenn das 50-50 ist. Ja, da habt ihr es. Frau Merkel ist erst zufrieden, wenn es 50-50 sind, weil sie ja keine zeitgeistige Quotenregulierungsfrau ist. Ja. Dagegen müsste man jetzt eigentlich diese grünen Kandidatin schneiden, die keine einzige Frage beantworten konnte auf der Wahlkampfveranstaltung. Ja, und vor allem jetzt hier, ja, die anderen kriegen den Hals natürlich auch nicht voll, ne? So nach dem Motto, Frau Merkel, Sie sind seit 16 Jahren unumfochtende Regierungschefin unseres Landes gewesen, beziehungsweise, ja, sagen wir es einfach mal so. Aber Frauen sind immer noch benachteiligt. Ne, das an sich ist ja eigentlich Comedy oder wäre Comedy gewesen, aber wir sind ja selber schon in unserem Overton-Fenster so weit gerückt, dass wir die Parodie der Situation gar nicht mehr erkennen. Ja. Dass hier ihr vorgeworfen wird, dass sie ja. Naja, so ist das ja. Nun mal. Beatrice von Storch hat sie in der gleichen Fragerunde zu Katar gefragt, wegen der Fußball-Weltmeisterschaft und dafür ist Frau Merkel aber nicht zuständig. Da kann sie ja nichts machen, weil das ist ja kein Ding für die Politik. Aber dafür zu sorgen natürlich, dass da 50% Frauen sind, das ist ganz wichtig. Und irgendwelche Stadionbeleuchtungen und so, die machen die Welt natürlich auch besser. Da kann sich Politik auch mit beschäftigen, auch wenn das jetzt nicht Frau Merkel war. Aber ich fand das dann doch irgendwie lustig, wenn man das dann so wegwischen kann, so nach dem Motto, ja, was fragen Sie mich das überhaupt? Das ist doch nicht meine Sache. Aber diesen anderen Krempel, ne, das ist total relevant und wichtig. Ne? Also 50% Frauen, da müssen wir uns alle jetzt drum kümmern. Ja, und Herr Laschet hat ja schon angekündigt, dass er gerne den Trudeau machen will und sein Bundeskabinett paritätisch aufstellen möchte. Also genauso viele Männer als Minister wie Frauen. Und da bin ich dann auch mal gespannt, wie das so läuft. Außerdem lässt er hier durchblicken, dass er wohl am liebsten mit der FDP wieder koalieren will, so wie das ja in Nordrhein-Westfalen auch schon gelaufen ist. Und ja, also da bin ich dann auch mal gespannt, wie viele FDP-Frauen, weil das wird ja dann bei denen wahrscheinlich nicht wieder so nah an 50-50 sein, sondern wahrscheinlich eher so ein Drittel von Abgeordneten, würde ich mal tippen. Familienministerin Teuteberg? So nicht. Naja, also ich halte es für relativ ausgeschlossen. Also, ja, leider. Ich befürchte halt eher, dass diese Dame, der wir auch diesen aus meiner Sicht wirklich unglaublich schlechten Antrag zu hier online Gewalt gegen Frauen, Hassrede, bla bla, den wir da jetzt in der letzten Zeit bekommen hatten, da war sie auch als Expertin im Bundestag und die kandidiert ja jetzt in Berlin für die FDP. Und ich befürchte halt, dass diese Dame dann eine sehr gute Chance hat, da in Ministeramt tatsächlich vorzudringen, weil die auch auf jeden Fall gut vernetzt ist in der Partei, gilt da ja so als Digitalisierungsexpertin. Und die wollen ja jetzt auch ein Digitalministerium in der nächsten... Da wollen wir mal sehen, ob sie der Doro Bär das Wasser reichen kann. Ja. Aber die haben ja, also auch, ich denke mal, Justizministerin wird wahrscheinlich nichts dann werden für die, weil die ist keine Juristin und ich glaube nicht, dass sie da eine Nicht-Juristin hinsenden werden, zumal es mit Sicherheit genug Juristen geben wird wieder in der Fraktion. Und Familienminister, keine Ahnung, ich glaube, die Dame ist nicht verheiratet und hat keine Kinder. Insofern wird es wahrscheinlich auch nicht Familienministerium werden. Ja, aber sowas. Oder gerade deshalb. Flair weiß, ja, keine Ahnung. Vielleicht sind wir ja mittlerweile so progressiv, dass wir das dann auch schon irgendwie meinen, ja. Ja, ich muss leider auch sagen, eine Sache, die man ja beobachten konnte, ist, dass jetzt in der letzten kompletten Legislaturperiode die FDP sich immer mehr den Grünen angeglichen haben in bestimmten Teilen ihrer Politik. Das hat natürlich was mit den Personen zu tun, aber auch alte eingesessene Leute übernehmen diesen Trend ja leider. Ja, das nennt man Piratisierung oder noch spezifischer Marailisierung. Wenn wir aber sowas sehen würden nach der Bundestagswahl, dass halt gerade solche Leute nicht auf diese exponierten Positionen gehoben werden, dann hätte ich auch wieder ein bisschen mehr Vertrauen in die FDP. Ja, das ist doof, dass man für sowas... Also es wird spannend auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe jetzt ja auch schon wieder von... The Slick Häufi im Chat sagt, Teuteberg im Lederkostüm auf der Gamescom, kann es kaum erwarten. Das glaube ich mal eher nicht, dass das passieren wird. Aber jemand anders schreibt hier, oder der Reinhard Hentecke schreibt, Mareile wird Familienministerin. Ja, da habe ich zuerst gedacht, naja, die kandidiert ja gar nicht für den Bundestag, aber dann ist mir eingefallen, dass die Minister ja gar nicht aus den Reihen des Bundestags kommen müssen. Genau, insofern wird es wahrscheinlich vielleicht sogar noch schlimmer, weil es gibt ja noch diese Dame aus Berlin, wo mir gerade der Name entfallen ist, die ja auch dieses ganze Frauenpolitik-Zeug da maßgeblich vorangetrieben hat. Frau Jasper Winter, so heißt sie genau. Und das, denke ich mal, dass wahrscheinlich eher die dann da als Familienministerin vielleicht vorschlagen würden. Aber wenn Lindner strategisch schlau wäre, würde er natürlich doch lieber die Teuteberg irgendwie hinsetzen, weil ich glaube, es gibt wenig FDP-Politiker, die so beliebt sind. Ja, aber Frau Teuteberg würde ich, glaube ich, denken eher als Justizministerin, weil die ist auf jeden Fall Juristin. Hm. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass sie... Oder wie wäre es, wenn die CDU, wenn die schon so viele Frauen wollen, könnten sie die Schröder wiederholen fürs Familienministerium. Das war die damals dafür gesorgt hat, dass bevor du Geld aus dem Demokratie-Lebentopf kriegst, die Leute gucken lassen musst. Ja, den Demokratie-Lebentopf gab es da noch gar nicht. Aber ja, aber das, ja, ich wollte es jetzt nicht komplizierter erklären, als es ist. Aber die hat zumindest halt für Unterstützung für solche Organisationen es zur Pflicht gemacht, vorher nachzuweisen, dass man halt eben kein extremistisches Gedankengut irgendeiner Art verbreitet. Was dann natürlich sofort wieder kassiert worden ist, als die Frau Spesig dran war. Ja, also was ich eben noch sagen wollte, es gibt auf jeden Fall ein paar Leute mal wieder, die da vernünftige Sachen erzählen bei der FDP, aber ich bin dann halt mal gespannt, was von denen übrig bleibt, weil beim letzten Mal war das eigentlich auch so die Leute, wo ich eigentlich am meisten mir davon erhofft habe, waren ein ziemlicher Reinfall und die besten Dinge, die da im Endeffekt waren, ja, waren eigentlich von Frau Teuteberg. Im größten Sinne, und mit der habe ich auch so meine Probleme, halt wegen ihrer Nähe zur Kirche, weil sie ist da ja auch in der Synode von der evangelischen Kirche in Brandenburg irgendwie drin und findet das alles ganz unglaublich wichtig und so, und das ist ja auf jeden Fall wieder so ein Punkt, wo ich gar nicht mit einverstanden bin. Aber ja, also so den perfekten FDP-Politiker nach meiner Sicht gibt es da wohl leider nicht mit aussichtsreichen nicht mehr Dingen. Wieso? Nicht mehr. Es gab ja doch, für meiner Meinung nach schon. Und zwar dich. Ja, das ist natürlich auch klar. Ja. Nee. Mich gibt's nicht. Ich meine, jetzt mal so rein theoretisch, einfach aus Jux. Wenn du dich aufstellen lassen würdest für einen Listenplatz, welche Nummer würdest du ungefähr bekommen? Also wir reden jetzt nicht über irgendwelche aussichtsreichen Chancen, nur mit was für Zahlen hantieren wir da? Wie viele Leute lassen sich überhaupt aufstellen? Naja, erstmal kann ich dir gar nicht sagen, wie das überhaupt ist. Also ob sich da überhaupt jeder aufstellen lassen. Also ich meine eigentlich, dass es eigentlich gehen müsste, aber wenn dich da keiner vorschlägt, dann kannst du es eigentlich schon so ziemlich vergessen. Und mit dem Listenplatz. Also, und ich bin ja auch überhaupt. Ja, ich meine, du kennst ja auch ein paar nette FDPler in Niedersachsen, so ist es ja nicht. Du kannst ja schon ja, verstreute, ein Netzwerk nutzen. Verstreute Leute, die im Endeffekt genauso Außenseiter sind wie ich. Ja, ja, aber für den Vorschlag brauchst du ja nur einen. Ja, das ist halt wie Kunden werben Kunden. Du empfiehlst ihn, er empfiehlt dich. So. Muss ja gar nicht mal sein. Vielleicht will ja, derjenige oder diejenige. Lustigerweise sind es eigentlich gar nicht so viele Erst. Es sind eigentlich lustigerweise sogar eher Sie's, die mir da einfallen. Chris. Ja, ja. Ich bin ja so ein unglaublicher Sexist, dass ich. Du könntest deine eigene Frauenfraktion umscharen, sage ich jetzt mal. Haha. Und dann hast du quasi, ja. Ne, wenn jetzt alles 50-50 nee, besetzt werden muss, kannst du mal ein bisschen unterwandern. Das funktioniert so leider auch nicht, weil das ist ja gerade der Witz und das sagen mir diese betreffenden Damen halt auch bei jeder Gelegenheit eigentlich immer wieder, dass dieses ganze Frauenförderding halt eben von irgendwelchen Leuten vorangetrieben wird, die da sowieso irgendwo schräg drin mit irgendwelchen, weil sie mal irgendwie die Ex von irgendwem waren oder weil sie irgendwie die richtige Ansicht teilen von irgendwelchen Progressiven und so. Die werden dann da gefördert, ja. Aber irgendwelche anderen Leute, von denen ich halt überzeugt bin, weil sie halt vernünftige liberale Leute sind, das ist dann egal, dass die das richtige Geschlecht haben, was sie unbedingt haben wollen. Das finden sie dann trotzdem wieder nicht in Ordnung. Wingu im Chat sagt, hört auf mit eurer Fanfiction. Es wird sowieso schwarz-grün am Ende. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das sage ich den Leuten ja eigentlich auch schon seit Jahren, dass es darauf früher oder später hinauslaufen wird auf Bundesebene, weil nach so viel Kram, wie das schon, was da schon in den Landesparlamenten war und ja, also aus meiner Sicht halt eben auch die Koalition der magisch Denkenden so, ne, mit Kirchenkram und dem ganzen anderen Kram. Und ich glaube auch nicht, dass man sich da groß, also das haben ja auch die letzten Koalitionsverhandlungen für die Jamaika-Geschichte oder Sondierungsgespräche waren es ja im, wenn man es genau nimmt, weil es ging ja noch gar nicht um eine wirkliche Koalition. Die haben das ja eigentlich auch schon gezeigt. Also nach dem, was die FDP-Händler da, Herr Lindner und so ja gesagt haben, waren sich die Grünen und die CDU in allem einig. Und die FDP war das vierte Rad am Wagen, ne? Und so sehe ich das halt eben auch. Die wollen dann da irgendwie ihren ganzen Krempel da durchziehen und diese ganzen Sachen mit den Dingen, die CDU so will, das ist auch kein Reibungspunkt. Dann hast du da die Göring-Eckardt sitzen, die ehemalige Präsidentin von der Synode der Evangelischen Kirche. Die wird sich doch da auch nicht dran stören an irgendwelchen konservativen Krempel, was die CDU da irgendwie haben will. Weil es ja, das ist ja eh schon alles dieser progressive, weichgewaschene Laden da irgendwie. Die sind ja schon eine Truppe. Also aus meiner Sicht gibt es da keine großen Unterschiede. Hekaron sagt, ich hoffe auf Rot-Rot-Grün, das würde bedeuten, jede Woche 5 Stunden Weltraum. Ich glaube nicht, dass 5 Stunden ausreichen. Ich glaube eher, dass wir dann auf mehrere Tage verteilen werden. Und auf welcher Plattform sollen wir das streamen? Das wird gar nicht gestreamt. Wir schreiben die Sachen auf und schicken die unseren Zuhörern mit so einer Taube. Ja, alles andere. Amateurfunklizenz und machen privat. Für alles andere reicht unsere Social Credit Einstufung nicht mehr. Genau, ja. Ja. Verein zur Umwidmung der Kirchensteuer in Köln gegründet. Das wird dem Chris gefallen, die Schlagzeile. Guck mal, die Kirchensteuer soll umgewidmet werden. Dann was erkennt denn? Man, ich hoffe mal, Freibier für alle. Dann erkennt man aber leider auf dem Bild darunter mit schrägen Caroline Kebekus. Das sagt nichts Gutes und so ist es auch. Zur Umwidmung der Kirchensteuer ist am Montag in Köln der Verein Umsteuern, Ausrufezeichen, Robin Sisterhood gegründet worden. Da könnte ich schon ausrasten. Beschissene Wortspiele. Robin Sisterhood. Ich hoffe, irgendwer leidet dafür, ganz schrecklich. Also die Sprache leidet jetzt schon. Wir wollen Leute, die jetzt massenweise aus der Kirche austreten, dazu animieren, das Geld nicht einfach versacken zu lassen, sondern konkret zu spenden, sagt die Mitbegründerin von der Reformbewegung Maria 2.0 der Deutschen Presseagentur. Die Gelder sollen unter anderem Selbsthilfegruppen gewaltbetroffener Menschen zugutekommen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Unterstützung von Frauen- und Kinderschutzhäusern. Allein in Köln seien im vergangenen Jahr 370 Frauen, die um Aufnahme in ein Frauenhaus gebeten hätten, abgewiesen worden, da nur 45 Plätze zur Verfügung stehen. Ja, fraglich, ob das halt irgendwie, ob das nicht eher eine Aufgabe ist, die anders gelöst werden sollte, als dadurch, dass Leute ihre Kirchensteuer spenden. Also, warum, wenn ich doch irgendwie damit abschließe, irgendeinen ideologischen Verein zu finanzieren, dann muss ich ganz ehrlich sagen, würde mir halt umsteuern, Ausrufezeichen, Robin Sisterhood halt auch irgendwie fischig vorkommen. Zumal doch da auch sicherlich Geld in der Verwaltung versickert, ein, zwei Jobs geschaffen werden. Warum nicht dann einfach, also dann würde ich vielleicht hingehen und würde mein Geld an ein Frauenhaus in Köln spenden oder direkt an eine Initiative, die sich irgendwie um Betroffene von Gewalt kümmert. Aber warum nochmal so einen zwischengeschalteten Unsinn mit einem dämlichen Namen und einer fragwürdigen, also was heißt fragwürdigen, aber ich fand die Frau noch nie lustig und in letzter Zeit hat sie ziemlich autoritäre Züge, wenn sie sich zu Gendern und sowas äußert. Das macht sie nicht sympathischer, deswegen für mich fragwürdigen Figur. Ja gut, ich meine, wenn man über politische Parolen lachen kann, dann ist es eine lustige Comedian. Ja, die ist so wie die, wie so eine deutsche, wie hieß die andere da in Amerika, die Dicke? Die so Dicke? Achso, ich dachte jetzt Samantha Bee meinst du? Nee, ich meine diese dick. Blonde, Amy Schumer. Amy Schumer. Das ist so vom Humor, erinnert mich das an. Man kann nicht über viel mehr sprechen, als darüber, dass die Frauen sind und wie lustig das ist. Beziehungsweise wie dumm die Männer sind, wie lustig das ist. Ja, was heißt dumm? Also sie war ja auch in dieser, aus meiner Sicht, wirklich grauenvollen Feminismusfolge von der Anstalt beteiligt, wo sie ja da zum Beispiel diesen Sketch gemacht hat, wo sie nicht aus der Küche raus kann, wo sie dann irgendwie so getan hat, als wäre eine unsichtbare Wand an der Küche. Ach. Weil wer kennt es nicht, ne? Die. Ich meine, wie weit entfernt kann man von der Realität sein? So, also, und als ob die Leute nicht aus der Küche raus könnten, als ob es irgendwelche, also es gibt doch schon an allen Stellen Anreize dafür, dass die Leute so früh wie möglich wieder in die Arbeit einsteigen. Und das ist die Entscheidung der Leute selber. Die Betriebe wollen die nicht freistellen und trotzdem bezahlen oder so, was ihr immer denkt. Quatsch. Und was ich auch total bescheuert fand, war dann dieser Wettlauf, den sie da hatten, wo sie dann quasi so zeigen wollten, dass dann der Mann und die Frau irgendwie, wenn sie da gleichzeitig loslaufen und dann überrundet er sie alle Nase lang wieder, weil sie immer abgehalten wird von irgendwelchen Familienkriegen und so ein Zeug. Und wo ich mir auch, wo sie das dann so hinstellen wollten, so als ob die Frauen da irgendwie zurückbleiben in irgendeinem Wettbewerb, wo ich mir denke, so Leute, das sind Menschen, die im selben Haushalt wohnen, die verheiratet sind, die sind nicht wirtschaftliche Konkurrenten, ihr Vollidioten. Aber so wurde das da dargestellt. Als wäre das irgendwie ein Wettstreit zwischen denen, wer da irgendwie am meisten reinkriegt oder so. Oh, Leute. Ja, der Rainer sagt im Chat, Ersatzreligion zittert schön nervös am sich voranschleppenden Leib der Konkurrenzsekte aus vergangenen Tagen. Ablasshandel ist wie Aasfressertum. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja. Ablass für deine Umweltsünden. Und für was auch immer. Kannst du alles. Wiederaufnahme von Strafverfahren nach Freispruch wird möglich. Oh. Ja, eine etwas fragwürdige Entscheidung, die schon seit sehr vielen Jahren im Gespräch ist und die schon seit Anfang der bestehenden Koalition zwischen CDU, CSU, SPD auf dem Tisch lag, dass sie das umsetzen wollen. Jetzt wurde quasi jetzt kurz vor Ablauf dann auch noch umgesetzt, trotz erheblichen Einspruch von Fachverbänden und fragwürdiger Argumentation auf Seiten der Antragssteller. Es geht im Endeffekt darum, es gibt ja ein Rechtsprinzip, dass ein Strafverfahren so laufen muss, dass es ein endgültiges Urteil gibt. Und wenn du einen Freispruch bekommst, dann kannst du nicht nochmal angeklagt werden, weil der Freispruch gültig ist. Und wenn du verurteilt wurdest, dann kannst du nicht nochmal für die gleiche Sache nochmal ein zweites Mal eine Strafe bekommen. So, das ist im Endeffekt ein Grundprinzip, was ein Grundprinzip der Rechtsauffassung ist. So. Und jetzt wurde ohne großen Anlass, ja, mit Argumentationen, ja, es wurde ein Kindesmörder, wurde freigesprochen und nachdem 40 Jahre vergangen waren, gab es halt DNA-Spuren, die darauf hingedeutet haben, dass es doch hätte sein können und das Verfahren durfte nicht neu aufgerollt werden. Das wurde quasi als Anlass genommen, jetzt in Einzelfällen bei bestimmten Sachen, wo lebenslange Freiheitsstrafe gefordert wird, das doch zuzulassen, dass, wenn jemand freigesprochen wurde, dass das Verfahren nochmal neu aufgerollt werden darf. Und ja, meine Einschätzung ist, dass das einfach eine unnötige Sache ist. Man hätte es nicht machen müssen, weil es ist eine Aufweichung des Rechtsstandards für extreme Einzelfälle. Und ja, warum überhaupt das machen? Reine Symbolpolitik und ich verstehe nicht so ganz, warum das stattgefunden hat. Und die ganze Dynamik ist halt auch so gewesen, das hat halt stattgefunden um 1 Uhr irgendwas, wo die letzten Themen durchgepeitscht wurden. Und vielleicht können wir einmal die Rede von der Frau Bayram hören. Die ist auch kurz. Und danach die Rede vom Reusch von der AfD. Einmal Antragsgegner und einmal Antragsteller. Lustigerweise, dass die AfD für die Antragstellerseite hier reden durfte überhaupt. Ist auch beides sehr kurz. Und dann Bayram von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Selten war ein Verstoß gegen das Grundgesetz so klar wie hier, sagte der Sachverständige Dr. Ulf Burmeier in der öffentlichen Anhörung zu dem vorliegenden Entwurf. Dem kann ich mich nur anschließen. Meine Damen und Herren, Ihr Lösungsvorschlag ist verfassungswidrig. Jeder, der das Schicksal von Friederike und ihrer Familie kennt, kann sich den Schmerz vorstellen. Aber die Kenntnis um diesen Schmerz darf nicht zu solchen Gesetzen führen, die eine Säule unseres Rechtsstaats ins Wanken bringt. Denn die Rechtskraft eines Urteils ist unerlässlich für einen Rechtsstaat. Den Grundsatz nebis in idem, nicht zweimal für das Gleiche, gibt es seit mehr als 2000 Jahren. Das Bundesverfassungsgericht hat schon in einer seiner sehr frühen Entscheidungen festgestellt, Rechtsfriede und Rechtssicherheit sind von so zentraler Bedeutung, dass um ihretwillen die Möglichkeit wohlgemerkt, einer im Einzelfall vielleicht unrichtigen Entscheidung in Kauf genommen werden muss, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, im Zweifel für den Angeklagten und man hat ja auch immer die Möglichkeit, den Gerichtsprozess abzubrechen und nochmal neu anzufangen. So, das ist halt auch so der Punkt bei der ganzen Angelegenheit. Also es ist absolut unnötig und traurigerweise, also was heißt traurigerweise, aber alles, was bis jetzt gesagt wurde, kann ich so absolut unterstützen, was seltsam ist, weil die Dame halt, ja, ne, seltsame Dynamik an diesem Abend, okay. Der Staat muss sich selbst an seine eigenen Regeln halten. Niemand darf zweimal wegen desselben Tatvorwurfs vor Gericht gestellt werden. Und dieses geben Sie jetzt auf. Sie machen das mit diesem Gesetz und nennen es dann absurderweise auch noch materielle Gerechtigkeit, die Sie damit erreichen wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das schaffen Sie damit nicht. Sie bleiben doch viele Antworten schuldig. Sie versprechen etwas. Das finde ich auch geil. Also die Grünen beklagen sich darüber, dass jemand Quatsch macht und das Gerechtigkeit nennt, oder was? Das war ein Gegenteiltag, ja? Oder was? Nach 12 Uhr ist Geisterstunde, oder wie? Ja, 1.53 Uhr, ne? Alter Schwede. Das muss Ihnen klar sein, was vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern wird, weil wenn Sie es hätten machen richtig wollen und sollen, dann hätte es einer Grundgesetzänderung bedurft. Bei Ihrem Entwurf handelt es sich hier heute um einen Dammbruch und Sie stoßen damit eine Tür auf, die Sie besser zugelassen hätten. Die Rechten von der AfD, das haben wir hier gehört, die feiern das schon. Den Alkohol konnte man zwar vielleicht nicht riechen, aber hören. Meine Damen und Herren, für meine Fraktion steht fest, dieses Gesetz lehnen wir ab. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie sich ernst nehmen, dann lehnen Sie das bitte ebenfalls ab. Vielen Dank. Danke sehr. Die Kollegin. Ja, muss sie sich gerade darüber beschweren, dass man den Alkohol der AfD nicht riechen konnte. Aber gut. Ja, aber so vom Sachlichen hat sie eigentlich sehr gut argumentiert, ähnlich wie ich auch argumentieren würde, denke ich. Es ist einfach unnötig, weil es einfach so, so eine Kleinigkeit ist und wie sie gesagt hat, es wird dann eine Tür aufgestoßen. Warum? Naja. Ja, welches Prinzip fällt als nächstes? Unschuldsvermutung? Und das will ja, ich jetzt sagen, da wird sie ja dann dafür sein, für die Unschuldsvermutung, weil wegen Gerechtigkeit. Nee, glaube ich nicht. Also wenn sie so integer, wie sie gerade darüber gesprochen hat, glaube ich auch, dass sie bei dem anderen sagen würde, hey, das ist keine gute Idee. Also hier, das ist jetzt quasi die Opposition gewesen, die das nicht möchte. Der Antrag wurde eingereicht von der CDU, CSU und SPD. Und für die CDU, CSU und SPD redet jetzt der Typ von der AfD. Viel Spaß. Naja, der redet nicht wirklich für die, ne? Also sagt das vielleicht in deren Sinne, aber ja. Und es redet ja keiner von der CDU, CSU oder ja, SPD. Ja, die haben das zum Protokoll gegeben wahrscheinlich, weil es 1 Uhr ist. Das machen die ja immer gerne, ne? Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Oh, das ging noch vor. Nach der Anhörung am letzten Montag der Sachverständigen fühlen wir uns als Fraktion der AfD in unserer Auffassung bestätigt, dass dieser Gesetzentwurf selbstverständlich nicht verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet. Keinerlei Bedenken. Gleichwohl haben im Rechtsausschuss am Dienstag die Vertreter der übrigen Oppositionsfraktionen gleichwohl wieder den Dammbruch mit großer Emphase besungen. Was lauert denn hinter diesem Damm? Eine Riesenschlammlawine, die unseren Rechtsstaat, sollte sie frei werden, hinwegspülen wird? Na, sicherlich nicht. Dahinter lauert, wenn man das so ausdrücken darf, die Möglichkeit, bisher mit ihrer Tat durchgekommene Mörder doch noch verurteilen zu können. Also wer sich davon bedroht fühlt, der sollte mal in sich gehen und sein Wertesystem überholen. Der einzige Mangel, den das Gesetz, der Gesetzentwurf hat, ist, dass sich die beiden einbringenden Fraktionen entschlossen haben, dort auf einzelne Tatbestände abzustellen und nicht, wie zu Recht zwei Sachverständige anführten, die allerdings grundsätzlich den Gesetzentwurf ablehnten, auf die Strafandrohung der lebenslangen Freiheitsstrafe. Dies wird in der Praxis dazu führen, dass dieser Gesetzentwurf, der seiner Natur nach nur in sehr, sehr wenigen Fällen überhaupt jemals zum Tragen kommen wird, dann in noch weniger Fällen auch vor Gericht zum Erfolg führen wird, weil jeder mittelmäßige Verteidiger weiß, dass er die Mordmerkmale bekämpfen muss. Und das ist leicht, denn zwischen Mord und Totschlag ist nur eine ganz hauchdünne Trennwand. Und die kann man leicht einreißen und damit ist das dann gescheitert, so wie Sie das leider verfasst haben. Trotzdem begrüßen wir den Gesetzentwurf, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir werden, wie angekündigt, ihm zustimmen. Das war's von meiner Seite und ich wünsche uns allen noch gutes Nächte. Jo, gutes Nächte. Oh Gott. Der gutes Nächte. Hey. Alter. Erinnert mich an Mario Heinz Kiesel, falls der noch jemand kennt. Ja, und so so vernünftig, wie sich die Grüne gerade angehört hat, so seltsam hat sich der AfD-Typ jetzt angehört. Er hat sich quasi wie angehört, bis auf das persönliche Parteienbashing, wie einer, der zu einer AfD, zu einem AfD-Antrag Stellung nimmt. So, ach ja, das ist doch, sie malen hier den Teufel an die Wand, das wird gar nicht so groß und so. Mhm. Das ist auch irgendwie verkehrte Welt um 1.51 Uhr. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass Frau Beiran auch eine von den Leuten war, die da irgendwelche Antifa-Symbole hochgehalten haben und irgendwie gemeint haben, was ist das überhaupt, Antifa und oder so ein Zeug. Also so viel zum Thema, so viel zum Thema, die wird dann irgendwie für die Unschuldsvermutung sein oder so. Also. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also da wird jetzt tatsächlich die Welt nicht von untergehen, aber es ist einfach so ein, warum? Warum macht man das? Es ist dann geht es dann mit kleinen Schritten weiter und warum das Ganze? So, naja. Ja, I'm totally screwed. Wenn ihr eine Speicherlösung von Western Digital besitzt, die auf den Namen MyBook Live hört, dann solltet ihr die vom Internet abklemmen. Offensichtlich häufen sich momentan die Fälle, wo von außen bei diesen Geräten ein Zurücksetzen auf den Fabrikzustand praktisch ausgelöst wird. In dem Artikel hier schreiben Leute davon, dass sie die Arbeit von 10 Jahren verloren haben. Und es ist wohl auch bisher kein Fall bekannt, in dem man das hätte irgendwie wiederherstellen können. Also dieser Factory Reset scheint recht gründlich zu sein. Und da die Daten meistens auch noch verschlüsselt auf dem Gerät liegen, wird es doppelt so schwierig sein, da irgendwann noch was Vernünftiges rauszuholen. Habe ich einfach nur mitgebracht, weil ich es krass finde. Also warum man immer mehr als ein Backup haben sollte. Und ja. Sonst kommt und hat ja keiner ahnen können, dass es da unvorhergesehene Konsequenzen gibt, wenn man das mit dem Internet synchronisiert. Ja, manche Sachen verstehe ich auch nicht. Wie zum Beispiel, wenn hier Cyberpunk die Entwickler gehackt wurden oder EA ist ja jetzt auch gehackt worden. Warum hat man den Source Code von Spielen auf Rechnern, die man von außen erreichen kann? Gibt es da irgendeinen Grund für? Also ich wüsste jetzt keinen. Es sei Homeoffice oder so. Wenn die gehackt werden, dann liegt es doch wahrscheinlich eher an irgendwelchen Dingen, dass sie sich irgendwie Schadsoftware dann einfangen, die dann irgendwie das dann überspielt und so. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es einfach von außen direkt erreichbar irgendwelche Infrastruktur ist. Ja, das wäre schon sehr blöd. Und bei diesen Dingen, ja, das finde ich dann auch komisch. Da haben die Leute keine Firewall oder ist das. Oder ja, gut, also das nach Hause. WD sagt, die letzte Firmware-Veränderung war 2015. Also es kann nicht daran liegen, dass sie irgendeinen unsicheren Patch jetzt aufgespielt haben oder so. Ja, sie sagen, sie untersuchen das natürlich. Und sie sagen, es ist auf jeden Fall ein Angriff von außen. Aber das würde ich als Firma natürlich auch sagen. Was wäre, wenn irgendwie irgendein Datum oder so einfach, jetzt sind die alt genug, dann macht's Klick und dann wunderbar, aber 10 Jahre Arbeit auf nur einem Laufwerk zu speichern ist auch nicht die richtige Entscheidung. Ja, eher alle 10 Jahre einmal die Daten kopieren auf ein neues Speichermedium, um sicher zu gehen. Ja, oder gleich redundant halt die wichtigen Sachen. Ja, das auch. Ja, bleiben wir beim Thema Datensicherheit. John McAfee Death, Biography of John McAfee, Virus Gain Coda, Wait Die for Span Prison. Ja, hier ein wunderbarer Artikel von BBC News Pigeon. Das ist ja das Englischsprache, also vom englischen Staat, vom britischen Staat, das Nachrichtenoutlet in Pigeon-Sprache. Für die afrikanische Leserschaft auch ein sehr langer Artikel und das Leben von John McAfee ist so farbenfroh und so filmreif gewesen, dass es sogar lustig ist. Es gibt dem Ganzen nochmal einen zusätzlichen Kick, das durchzulesen, also in dieser Pidgin-Sprache. Deswegen habe ich diesen Artikel mal eingereicht für euch alle. Aber ich denke mal, John McAfee ist jedem Begriff, zumindest wegen der Antivirus-Software, weil jeder, der was mit Computern zu tun hat, der wurde ja irgendwann mal von McAfee-Virus-Scan geplagt in der einen oder anderen Art und Weise. Und das Lustige an der ganzen Sache ist, dass der John McAfee ja quasi wie der Steve Jobs quasi ein Marketing-Genie gewesen ist und diese ganzen Antiviren-Sachen überhaupt erst so ins Rollen gebracht haben, dass das halt für Industrie- und Privatanwender überhaupt ein wichtiges Thema war. Weil zu einer Zeit, wo ja die großen Unternehmen ihre eigenen IT-Abteilungen hatten, die sich halt mit der Systemsicherheit befasst haben, war halt, warum sollen wir eine Antivirus-Software oder eine externe Firma dazu beauftragen, die sich um solche Viren kümmert und was sind Computerviren überhaupt? Da kam der McAfee halt quasi auf die geniale Idee, das halt quasi als Virus zu vermarkten und das als Computervirus quasi zu etablieren. Überhaupt, dass es die Bezeichnung ist. Und die Antiviren-Scanner-Software, er war halt einer, der dann die Idee von jemandem übernommen hat und dann als seine eigene verkauft hat und damit sehr viel Geld gemacht hat, wo er es dann irgendwann verkauft hat. Und mit dem Geld hat er dann einen, Sex, Drugs, Rock'n'Roll und ganz viel Spaß, ganz viel Lifestyle. Immer hart am Gesetz, am Rande des Gesetzes und manchmal auch das Gesetz überschritten. Er war schon mehrmals im Gefängnis in seinem Leben und wurde auch mehrmals angeklagt, ist mehrmals von der Polizei in verschiedenen Ländern geflüchtet, aufgrund von verschiedenen Anklagepunkten, teilweise allerdings auch Anklagepunkte, die nicht gerechtfertigt waren, teilweise waren sie gerechtfertigt, bei manchen Sachen weiß man es nicht, beispielsweise nachdem einer seiner Hunde auf seinem Grundstück unter mysteriösen Umständen verstorben ist, ist quasi sein damaliger Nachbar auf mysteriöse Art und Weise an einem Kopfschuss verstorben. Und es konnte halt nie wirklich geklärt werden, ob der John McAfee oder irgendjemand seiner Angestellten da irgendwas mit zu tun hatte, weil er einfach direkt gesagt hat, das ist mir zu heiß. Wer weiß, das könnte irgendjemand sein, der mir was will, der einfach irgendwas aufkocht an Anklagepunkten, um mich auflaufen zu lassen. Und dann, also solche Aktionen waren nicht ungewöhnlich für ihn. Und zuletzt hat er sich in Spanien aufgehalten und hat dort an einigen Kryptowährungs- und Krypto-Blockchain-Startups mitgearbeitet und im Hintergrund halt versucht, da Gelder marketingtechnisch für die zu akquirieren und ist jetzt im Endeffekt aufgrund von Steuerhinterziehung in Amerika, in Spanien verhaftet worden und sollte dort jetzt ausgeliefert werden. Und das Ganze passiert natürlich nicht, weil er ja, wie ihr es alle mitbekommen habt, verstorben ist an seiner Zelle. Und laut Beschreibung der Behörden ist es ein Selbstmord gewesen. Und natürlich müssen alle direkt an den Epstein denken bei so einem Fall. Weil der John McAfee halt auch eine schillernde Person ist, der Gott und die Welt kannte auf dem internationalen, wie in der internationalen VIP-Szene. Vor allem hat der ja nie großartig den Hehl draus gemacht, dass er halt Sex, Drugs und Rock'n'Roll und privat sich aufgehalten hat auf irgendwelchen Privatinseln mit Leuten und ich weiß ein tragischer Verlust für die VIP-Welt, weil der war immer für ein, zwei interessante Stories im Jahr gut durch seinen Lifestyle. Wie die Todesumstände jetzt im Endeffekt sind, wird man sehen. Allerdings für ihn auf jeden Fall ein passendes, mysteriöses Ende nach so einem wirklich extremen Leben, was er mit Freude geführt hat bis zuletzt. Deswegen kann man sich auch fragen, ob er sich selber umgebracht hat. Ich weiß es nicht. Hast du den Tweet gesehen, den er ein paar Tage vorher rausgehauen hat? Da hat er geschrieben, ja, sie kommen, sie sind auf dem Weg zu mir, sie wollen mich umbringen und wenn sie mich demnächst in einer Zelle finden, könnt ihr sicher sein, dass ich es nicht war. Ja, er hat die ganze Zeit, er hat ja schon immer wieder gesagt, ich werde mich nie umbringen und hat sich auch ein Tattoo stechen lassen. So hier, wenn ich irgendwann tot aufgefunden werde, wisst ihr ganz genau, hat sich auch, explizit auf Epstein bezogen. Ich werde mich niemals in meiner Zelle hängen, werde ich einfach nicht machen. So wie Epstein, in Anführungszeichen. So, und das ist jetzt doch ganz komisch, ne? Ja, das. Oder er spielt mit uns 5D-Schach. Das ist halt der Punkt. Es trägt halt nur zu. Und egal, was man sich anguckt, der Epstein, der ist halt wirklich extrem gewesen in allem. Ja, der hat sich nicht mit halben Dingen zufrieden gegeben und war halt so lebenslustig halt auch immer, dass es halt schwierig ist, sich vorzustellen, dass er sich selber umbringt, nur weil er jetzt nach Amerika extrahiert werden sollte und da in Anführungszeichen eine lebenslange Haft absitzen würde, also 15 bis 25 Jahre. Ich meine, in Amerika gibt es auch nochmal Anwälte und da gäbe es doch bestimmt auch nochmal eine Möglichkeit, irgendwie die Sache abzumildern. Aber gut, ich spekuliere jetzt einfach nur ins Blaue hinein. Ja, John McAfee. Wenigstens bleibt der Virenscanner uns erhalten. Juhu! Anwendung der SARS-CoV-2-Varianten-Nomenklatur der Weltgesundheitsbehörde durch das Robert-Koch-Institut. Ja, ihr habt ja bestimmt viel gehört von Delta und Eta und Peta und was es nicht noch alles gibt. Wenn du ein bisschen runterscrollst, da fängt einfach die Liste an, da können wir einfach mal drüber schauen. Das ist einfach nur die Erklärung, warum wird jetzt auf einmal alles anders genannt wie vorher. Wir haben ja immer von der B1128.1 Variante geredet. Das ist jetzt die Gamma-Variante oder die Beta-Variante B1351 und die Alpha-Variante, die gute alte Oldschool-Variante. Ne, jetzt sind wir bei Delta angekommen, die hier vorkommen soll. Allerdings einige Fälle mit Eta gibt es auch. Ne? Epsilon und Zeta ist hier noch nicht angekommen. Das ist bis jetzt noch kein VOC, sondern nur ein VOI, ein Virus of Interest und kein Virus of Concern. Und natürlich sind noch nicht alle Buchstaben des griechischen Alphabets vergeben. Also ja, wir sehen hier bis März oder April oder Mai alle Sachen, die quasi klassifiziert wurden als Virusvarianten, die häufig genug auftreten, dass sie eine eigene Klassifizierung bekommen. Und das einfach nur zur allgemeinen Sprachverwirrung. Warum reden jetzt Leute von Virusvarianten? Manche reden gar nicht von Delta, sondern reden von Eta oder Gamma oder irgendwas anderem. Ja, ich bin mal gespannt, wann sie zu diesem römischen Verfahren dann überwechseln, dass das so wie Super Bowls ist. Es gibt einfach zu viele Beta-Viruses, Alter. Die Alphas müssen sich durchsetzen, ich sag's dir. Tja. Ja, das ist nochmal die deutsche Version von der Sache, die wir vorhin hatten. Da steht das mit dem LBDG plus nicht. Und kannst einfach gucken vor der Türkei, da kommt es einfach nicht vor. Und ja, genau, hier wäre es gewesen. Ja. Genau. Da fehlt es einfach. Ja. Zur Türkei hatte ich vorhin auch nicht viel gesagt. Da steht zwar viel dazu, aber es geht nur darum, okay, der Flüchtlingsdeal soll weiterhin bestehen bleiben. Und es gibt Probleme mit der Zollunion mit der Türkei. Das machen wir erstmal nicht, aber wir arbeiten wieder darauf hin. Die Position von zwei NATO-Schiffen wurden also falsch projiziert, um die Russen quasi in der Nähe von einer Militärbasis aufzuschrecken. Ich hatte ja schon mal vorgestellt, das Konzept der neuen elektronischen aktiven Störmaßnahmen, die quasi falsche Signale bei gegnerischen elektronischen Systemen erzeugen können. Da geht es halt von Sachen, kleinen Drohnen oder kleinen Ballons oder Schiffen, die falsche elektronische Signale aussenden und dann aussehen wie Kriegsschiffe oder Flugzeuge oder welche elektronische Signatur man auch immer senden möchte. Bis hin zu Projektionen, die gar keine materiellen Körper im Zielgebiet benötigen. So, also man hat quasi drei Punkte und bei Punkt A soll irgendwas projiziert werden und von Punkt B kann man zur gegnerischen Radaranlage Punkt C ein Signal hinschicken und der sieht dann ganz woanders quasi zumindest auf den elektronischen Anlagen eine Projektion. So, auf einmal ist da ein Kriegsschiff. Ja, und alle Systeme zeigen das an. Und nicht nur das eine, sondern die Backups zeigen das gleiche an. Und ich habe ja gesagt, dass diese Sachen nicht nur in Kriegsspielen, freundlichen Kriegstrainingsübungen schon im Einsatz war in der Vergangenheit, sondern dass halt diese ganzen Systeme halt auch in die Kriegs- und Szenarienregionen, also potenziellen Kriegs- und Szenarienregionen jetzt verlegt wurden und vielleicht aktiv in den Einsatz kommen in der Zukunft. Und wir haben ja jetzt verschiedene Reibereien gesehen, nicht nur zwischen Amerikanern und Iranern, sondern und Amerikanern, Japanern und Chinesen, wo solche Sachen zum Einsatz kamen. Wir haben es ja jetzt auch gesehen mit dem russischen Beschuss des britischen Boots, hat das jetzt stattgefunden? Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Da passieren jetzt quasi, die Leute testen quasi die Systeme der Gegner. Und das Ganze lässt nichts Gutes verheißen, muss ich wirklich sagen. Ja, das geht jetzt schon wirklich über irgendwelche Trainingsszenarios hinaus, sondern da werden wirklich die gegnerischen Systeme mit aktiven Systemen getestet. Das ist etwas besorgniserregend. Ja, und Näheres zur Technik und zu dem könnt ihr in dem Artikel dann noch nachlesen von USNI News. Das ist ein Militärnachrichten-Outlet. Ja. Ich muss mal einen Schluck trinken, einen Moment. Ja, hier haben einige Wissenschaftler die Verschlüsselungskapazitäten von den GPRS-Funkstandards überprüft und haben quasi Sicherheitslücken, man könnte sie auch als Backdoors bezeichnen, weil einiges darauf hinweist, dass diese Sachen nicht übersehen wurden, sondern absichtlich platziert wurden, in verschiedenen Baseband-Chips festgestellt. Das sind quasi Chips, die verschiedene Hersteller herstellen für die Funksysteme. Da gibt es ja HDSPA und LTE, 5G, aber es gibt halt auch noch GPRS. Und zum Beispiel das iPhone 8 aus dem Jahr 2017, das hat den Intel XMM 748 Chip drauf. Und in beiden GPRS-Bändern, die es benutzt, kann die Verschlüsselung relativ leicht umgangen werden. So, und das hat nichts damit zu tun, dass die Technik so weit fortgeschritten ist, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass es da absichtliche, ja, Hintertüren gibt und keiner weiß, wer sie eingebaut hat. Sie sind die ganze Zeit da. Das GPRS-System wird ja nicht mehr wirklich aktiv genutzt. Es sei denn, man hat sehr, sehr schlechten Empfang bei uns in Deutschland, dann wird es ja noch benutzt. Allerdings gibt es, die meisten haben dann das EDGE-System, was auch schon wieder ein anderes ist. Aber ein Zufallsfund von ein paar Wissenschaftlern, die sich gewundert haben, wie kann das sein? Und viele andere Wissenschaftler haben das mittlerweile auch schon nachvollzogen und stehen alle vor dem Rätsel so, okay, das ist eine gravierende Sicherheitslücke, die quasi über 10 Jahre lang im aktiven Betrieb war. Das Beispiel, was ich gerade genannt habe, ist ein Beispiel von einem neueren Telefon, was diese Sicherheitslücke immer noch hat. So, deswegen, es ist nicht erst 2017 gewesen, diese Sicherheitslücke. Und die Sicherheitslücke kann auch behoben werden, aber wie gesagt, sie ist einfach 10 Jahre da gewesen, sehr offensichtlich da gewesen. Keiner hat genau hingeguckt, sie hätte eigentlich auffallen müssen, sodass man wirklich davon ausgehen muss, irgendwer hat es aktiv da reingemacht. Gut, es gab ja früher mal, war sowas ja auch das Thema der Piratenpartei oder der Grünen Partei, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen aufpassen, dass Regierungen keine Sicherheitsstandards etablieren, dass sie sich Hintertüren schaffen, um Leute zu bespitzeln auf Computersystemen. Vielleicht ist sowas genau aus so einem Projekt entstanden von irgendeiner Regierung oder wahrscheinlich von mehreren Regierungen, die kollaborieren ja auch miteinander. Ich habe gerade mal geschaut, also es gibt auf Heise einen Artikel von 2011, Kater, bitte nicht in das Mikrofon, ja, von 2011, da heißt GPRS-Verbindungen leicht abhörbar, der Kryptospezialist Carsten Nohl will einen Weg gefunden haben, mit einem alten modifizierten Motorola-Handy GPRS-Datenverkehr im Umkreis von bis zu 5 Kilometern zu belauschen. Laut Bericht sei die Verschlüsselung der Provider leicht zu knacken gewesen. Ja, das ist eine andere Sicherheitslücke gewesen. Also ich meine, das alte Technik, das meinte ich ja auch, dass ältere Technik mit moderner Technik knackbar ist, wo sie zu ihrer Anwendungszeit es nicht unbedingt war, ist ja nicht das Problem an dieser Stelle, sondern es ist das Problem, dass es so, ja, es hätte vorher auffallen müssen. So, und das lässt sich halt nur erklären, dass halt aktiv darauf hingewirkt wurde, dass niemand bei den Stellen, die sowas überprüfen würde, das wirklich macht. So. Und das lässt halt diese Rückschlüsse zu. Das ist die Würze an dieser Sache. Ja, ja. Hier ein Artikel von Mises, vom Mises-Institut. Zentralbanken sehen keinen Weg aus der Niedrigzinsfalle. Gut, das ist jetzt auch kein absolut neues Thema. Ich will jetzt auch den Bock nicht totreiten. Aber ich fand das einen ganz interessanten Artikel, der einfach nur noch mal ein paar zentrale Punkte nennt, die jetzt für unsere Zeit relevant sind, weil wir jetzt, also weil quasi makroökonomisch die Welt jetzt schon wieder einen Zeitpunkt verpasst hat, wo nach dem Wirtschafts-Shutdown durch die Corona-Maßnahmen weltweit ein Rückgang im ganzen Wirtschaftszyklus ja artifiziell herbeigeführt wurde. So, und dann wurde ja artifiziell wieder alles hochgefahren und es gab einen falschen Wirtschaftsabschwung und einen falschen Wirtschaftsaufschwung jetzt. Und einen rein technischen Abschwung und einen rein technischen Aufschwung. Und das wäre ein sehr gutes Fenster gewesen, um auch versuchen, eine Zinswende hinzubekommen, auch wenn sie den technischen Wirtschaftsaufschwung gedämpft hätte. Man hätte ja wieder andere Instrumente nutzen können, um diese Niedrigzinsen, also quasi um die niedrigere Wirtschaftsleistung aufgrund der höheren Zinsen, ja, also weniger Kreditvergabe, darum höhere Sicherheitsanforderungen, was es halt alles für Folgen hätte auf die ganzen Wirtschaftsprozesse. Das hätte man mit mehr Geld drucken rein theoretisch auch wieder ausgleichen können, was eine sehr seltsame Aussage ist für Mises. Und aber es ist halt auch eher als Vergleich zu sehen. Es hätte auch andere Instrumente gegeben. Und selbst das wäre nicht so schlimm gewesen wie, ja, jetzt haben wir wieder, das wäre eine sehr gute Chance gewesen, um eine Zinswende herzubekommen, weil unter normalen Wirtschaftsbedingungen bedeutet eine Änderung der Zinswende, dass einfach ganz viele Unternehmen die Zinsen ihrer Kredite nicht mehr bezahlen können, beziehungsweise das nächste Mal, wenn sie ihren Kredit verlängern können, können die sich die Zinsen für ihren Kredit nicht mehr leisten oder kriegen von ihrem Kreditgeber gesagt, tut mir leid, du kannst dir deine Zinsen nicht mehr leisten, weil wir müssen jetzt halt 2% mehr Zinssatz von dir nehmen und bei der Kreditsumme, die du hast, du bist mit zu heißer Nadel gestrickt. Das ist ja dieses sogenannte Zombie-Unternehmen-Phänomen, ne? Dass sie an sich nur wirtschaften und weiterhin auf dem Markt bestehen können, weil sie ganz hohe Kredite haben, mit der sie ihre Wirtschaftstätigkeit finanzieren und dafür kaum Zinsen zahlen müssen, weil das Zinsrisiko so niedrig ist. Wenn wir jetzt eine Zinswende hätten, dass wir wieder 2% plus Zinsen hätten, würde das natürlich bedeuten, dass die Unternehmen nicht wie jetzt 3-5%, sondern 7-10% zahlen müssten. Das könnten sich die meisten Unternehmen nicht leisten. Und ja, das ist der politische Grund, warum das nicht gemacht wird. Und wie gesagt, in dieser artifiziellen Krise, wo sowieso technisch komplett in den Markt eingegriffen wurde, wäre das ein sehr guter Moment gewesen, das zu tun. Und der Moment ist vorbei. Und ja, schade. Ja, der Weltlogistikmarkt hat einen weiteren Schock bekommen in der letzten Woche, weil einer der größten Frachtumschlagspunkte in Asien, in China, der Yantian Frachthafen in der Nähe von Yantian, der ist im Endeffekt stillgelegt worden aufgrund von Corona. Allerdings nicht nur der Hafen, sondern auch weitere Häfen und weitere Industrieanlagen im Land. Und das Chaos an den Frachtmärkten wird immer größer. Jetzt können wir im Endeffekt sehen, dass obwohl die ganzen Corona-Sachen relativ schnell wieder aufgehoben wurden, aufgrund von politischem Einwirken. Ja, also die haben zuerst gesagt, wir machen hier 2 Wochen Quarantäne, aber jetzt waren es doch nur ein paar Tage. Kann man jetzt drüber denken, was man will. Ja, ob es überhaupt gerechtfertigt war im Ansatz oder ob es jetzt wieder zu lax gelockert wurde, darum geht es gar nicht. Durch diese ganze Situation ist jetzt alleine an dieser Stelle die auch ähnlich wie der Suezkanal quasi für sehr viel des Frachtumsatzes weltweit überhaupt verantwortlich ist, zu einer Verzögerung von rechnerisch jetzt schon 80 Tagen gekommen, das jetzt langsam abgebaut wird und natürlich durch versuchten erhöhten Frachtdurchlauf wieder versucht wird zu kompensieren. Allerdings führt das zu anderen Problemen. Wir sehen es ja weltweit. Es gibt derzeit eine erhöhte Anzahl von Zusammenstößen von Frachtschiffen mit Hafenanlagen und mit anderen Schiffen. Das fällt wirklich auf. Das ist wirklich ein statistischer Ausreißer, weil die Schiffe überall schneller gefahren werden, als sie es normalerweise aus Sicherheitsgründen machen würden. Da gibt es ja immer Sicherheitsstandards, wo halt gesagt wird, okay, zwischen 8 und 10 Knoten. Und dann wird halt am oberen Ende der Sicherheitsskala gefahren und das führt halt zu schwierigen Sachen, wie beispielsweise gab es ein Frachtschiff, das war kaum beladen, das hatte nur 10, 20 Container überhaupt drauf und deswegen war es einfach so leicht, dass es sich in dem Hafenbecken gar nicht richtig steuern lassen ließ, ja, weil ein Teil der Schiffsschraube und ein Teil vom Ruder einfach überhalb der Wasserlinie waren. So. Und warum war das Schiff so leicht beladen? Weil es ganz schnell raus musste vom Hafen, weil halt wegen dem Frachtspektrum, normalerweise würde es einfach ein bisschen warten, ein paar Stunden warten, bis ein paar andere Container drauf geladen werden würden. Dann könnte es mit einer normalen Kiellinie rausfahren. Aber nein, jetzt wird es rausgejagt, damit ein anderes Schiff abladen kann, weil der ganze Frachtzyklus total durcheinander ist. Und dann fährt das Schiff halt mit den zugelassenen 10 Knoten durch das Hafenbecken und rammt ein halbes Hafendock weg, ja, weil es sich einfach nicht mehr steuern lässt. Solche Unfälle passieren normalerweise nicht, können normalerweise nicht passieren. Ja, und es wird zur Warenknappheit kommen, mehr als wir jetzt schon haben. Deutsche Medien berichten ja auch darüber, sagen, ja, hier, das sind die Produkte, ne, Lidl stellt schon seinen Non-Food-Katalog um, weil die jetzt schon wissen, okay, wir werden da Verzögerungen haben, wie gesagt, bis zu 80 Tage. Dann haben wir das Phänomen, wie ich es ja schon mal versucht habe zu erklären. Wir haben da auf dem Schiff Container, wo nur sehr wenige Leute wissen, welcher Container ist überhaupt auf welchem Schiff gerade. Und die sind nicht erlaubt, miteinander zu reden. So, und deswegen, wenn irgendwas von einem geplanten logistischen Frachtablauf nicht stattfindet, ist es manchmal halt auch nicht klar, okay, müssen wir jetzt den 100 Leuten, die mit ihren LKWs die Container abladen sollen, müssen wir denen jetzt überhaupt absagen oder nicht? Ja, und dann passiert es halt, dass da die 100 Leute rumstehen und das Schiff kommt nicht oder das Schiff kommt und die 100 Leute sind nicht da. Und ihr könnt euch da alle möglichen Szenarien ausmalen. Es geht gerade wirklich runter und drüber an allen nicht automatisierten Frachthäfen weltweit. Ja. Beim Hubble-Weltraumteleskop geht es gerade auch nicht so gut vor sich. Da haben wir die Besonderheit, dass eine Computersteuereinheit von dem Bildmechanismus quasi kaputt gegangen ist. Und die lässt sich auch nicht mehr reparieren. Könnte man austauschen. Allerdings ist das aus Kostengründen ausgeschlossen, dass es gemacht wird. Jetzt wird versucht, noch irgendwie mit ganz viel NASA-magischem Wissenschafteln zu versuchen, irgendwelche Funksachen über Funk zu regeln, ob man es nicht doch nochmal zum Laufen bekommt. Aber es ist im Endeffekt der dritte Backup. Das dritte, also das Hauptsystem ist ausgefallen, erstes Backup, zweites Backup ist ausgefallen, das vierte Backup ist jetzt ausgefallen, es gibt kein fünftes mehr. So. ist sehr schade, weil das Weltraumteleskop ja für die Forschung sehr, sehr viele Erkenntnisse gebracht hat und natürlich von dem potenziellen Weltraumausschnitt, den es kartografieren kann, erst einen Bruchteil überhaupt kartografieren konnte, weil das einfach so viel ist. Und im Gegensatz zu anderen Observationen, Observatorien, Satelliten und Teleskopsatelliten hat das Hubble-Teleskop ein ganz bestimmtes Spektrum abgedeckt, was alle anderen Satelliten nicht abgedeckt haben. So. Ja, das ist sehr schade. Und es wird wahrscheinlich frühestens im Jahr 2025 durch einen chinesischen Satelliten ersetzt werden, weil das das nächste geplante Projekt ist, was rein theoretisch ein Objektiv hat, was dazu in der Lage ist, ein ähnliches visuelles Spektrum abzubilden wie das Hubble-Teleskop. Das James Watson Space Observatory ist ja das andere groß gelobte Weltraumteleskopprojekt, aber das benutzt halt auch ganz andere Filter, ganz andere Linsen, und das Hubble-Teleskop war in der Hinsicht einzigartig, obwohl es auf einer ganz kruden Adaption eines Armeespionagesatelliten basiert hat. aber die wichtige Frage ist ja, hat es auch eine feministische Linse? Ja. Die Welt betrachten kann. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Der chinesische Satellit hat auf jeden Fall eine kulturmarxistische Linse, leider. Oh. Tja. Gar keine Sterne da draußen, wir nichts gesehen. Weitergehen. Keine Sterne, nein. Weitergehen. Ah, wir haben gesehen, der große Führer ist geschrieben in den Sternen, dass er uns führen soll. Ja, das war Nordkorea. Ne? So weit sind die Chinesen noch nicht. Kommt alles. Da, so weit waren die Chinesen schon da. Ja, also man merkt, NASA hat Probleme und deswegen konzentrieren die sich jetzt aufs Wesentliche und haben jetzt die Mission Equity gestartet. Bei NASA sind die ganzen Projektthemen ja immer so in Mission-Form. Ne? Also wenn die irgendwie eine Weltraummission planen, dann ist das halt eine Mission und dann werden da ein paar hundert Millionen von dem Budget von denen dafür freigesetzt. In anderen Unternehmen wäre das eine Division oder eine Abteilung oder sowas, ja, aber die haben halt quasi Mission Equity gegründet. Und ja, es ist im Endeffekt das, was ihr euch alles drunter vorstellen könnt, aber es ist nur kurz erwähnenswert, weil da jetzt halt wirklich auch ich glaube über 100 Millionen US-Dollar Äquivalent des Budgets für die Weltraumforschung quasi da reinfließen, wie und nicht mal so Sachen wie, okay, was Wissenschaftliches wie, okay, wie verhalten sich Transgender-Astronauten unter Schwerelosigkeitsbedingungen oder so, sondern wirklich einfach nur Recruitment-Maßnahmen, Förderungsmaßnahmen und Interesse wecken in Schulen bei People of Color und Transgender-Queer-Leuten. Ja. Wunderbar, NASA. Das war auch von Price. Jetzt war sprachlos. Welche Würste? Alle. Das ja, die gute gut. Nachricht zum Schluss. Ich habe ja gerade schon darauf hingedeutet, dass die logistischen Versorgungsketten ein Problem darstellen aus sehr vielen Gründen. Und der Chef der Rügenwalder Mühle mahnt, Rohstoffmangel könnte Veggie-Boom bremsen. In 2-3 Jahren könnten alle Herstellerlieferprobleme bekommen, sagt der Chef des Familienunternehmens. Werden Veggie-Burger und Schnitzel knapp? Also man kann hoffen. Ne? Man muss ja auch immer das Positive am Schlechten sehen. Und also wo ich das gelesen habe, da habe ich mir gedacht, vielleicht wird es doch alles nicht so schlimm. Ja, ich glaube, diese seltenen Erden, aus denen das gemacht ist, gehen jetzt aus, oder wie? Ja, aber komm, der Altmaier hat die Woche gesagt, ihm war nicht klar, dass es bei der Energiewende zu einer erhöhten Nachfrage nach Energie kommen wird, und das Wirtschaftsministerium wird jetzt mal schauen. Also, perfekt. Ich meine, ja, kein ist, Sturm genau und nichts zu fressen. Man kann halt nicht davon ausgehen, dass der Wind weht und die Sonne scheint. Das ja, das ist wie die Deutsche Bahn. Ja, ja nee, Leute, die Grünen werden das einfach entscheiden. Die werden einen entsprechenden Antrag machen auf Sonnenschein und wehenden Wind. Und dann muss die Bahn fährt nur noch gegen den Wind und nur noch, wenn Sonne scheint. Den Wandel gestalten müsst ihr mal. Also nicht mehr so wie früher. Das muss jetzt endlich mal weitergehen hier. Fortschritt in diesem Land, würde ich sagen. Genau, ja. Und wir wissen ja, der Fortschritt kann nur erreicht werden mit vegetarischen Fleischersatzmitteln. Und Schaben. Aber warum auch immer. Das ist die Messlatte unserer zivilisatorischen Errungenschaften. Warum? Naja, ich hatte ja letztens gesagt, der Bill will, dass wir nur noch Rind aus der Fabrik, also aus, nicht Rind aus der Fabrik essen. Weil wir doch so reich sind. Tja, vielleicht, ich sag einfach mal, NASA macht doch mal ein Weltraum-Farming-Projekt. Ja? Wie funktioniert denn das mit den freilaufenden Kühen im Weltraum? Hä? Haben die da genug Platz? Was meint ihr? Ach, die können aber doch die vegetarischen Mühlenfrikadellen. Können doch in der Mitte vom Raumschiff einfach rumspüren, oder nicht? Können die Amis nicht die Zikaden einfangen und die tieffrieren? Wenn dann jetzt Mangel an diesem Veggie-Scheiß herrscht, dann macht man halt das Protein rein, merkt doch keiner. Ja, das ist ja in Amerika sowieso der Nachrichtentrend. Da haben die sich ja gegenseitig überboten in den Vorschlägen, was man für Leckereien aus den Zikaden kochen kann. Da habe ich ja schon vor Monaten darüber berichtet. Es gab, jetzt kommt ja jetzt erst die Brood X, die kommt ja erst noch. Die ist ja immer noch nicht da. Es gab die Tage auf Arte eine ziemlich interessante Dokumentation über die Anfänge der Lebensmittelchemie in Amerika. Da wird die Angst und Bange, was die damals schon gemacht haben. Und wenn man sich überlegt, wie viel ausgeklügelter die das heute alles machen können. Tja, naja. Also, wenn ich über sowas nachdenke, dann fällt mir immer wieder ein, dass es Menschen gibt, die rauchen. Freiwillig. Und dann ist mir das eigentlich auch egal, was man mit dem Essen macht. Aber es kommt ja auf dich an. Was isst du? Was willst du dir zuführen? Und wenn man dann, ich sage, die Doku hat mich echt sehr nachdenklich gemacht. Und ich bin schon an dem Punkt jetzt, wo ich denke, ich muss ein paar Sachen ändern einfach. Weil es einfach zu eklig ist. Ja, also wenn ich diese vegetarischen Würstchen und sowas sehe, denke ich mir auch, meine Güte, die armen was? Die armen Chemikalien? Tofus. Die armen Tofutiere. Tofutiere, ja. Pflanzen haben auch. Das will ich auch nicht, aber man kann ja trotzdem auch ohne diesen Mist, der auch voll mit durch industrialisierten Nährstoffen und irgendeinem Dreck ist, stattdessen kann man ja auch einfach versuchen, irgendwie sich eine gesunde Diät zusammenzustellen. Ohne so einen Mist, aber halt auch ohne Fleisch, das unter zweifelhaften Bedingungen erzeugt wird. Ja, ein veganes Schnitzel. Ja, da ist man im Kopf quasi, also man macht das nicht wegen den Tieren. Man würde ja gerne das Tier töten, aber man muss unbedingt das Schnitzel haben und vegan. Also, nee, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es überhaupt gar nicht. Vegetarier, nee, Veganer, aber warum dann ein Wurstimitat? Sie wollen ihr veganes Essen. Vegetarische Lebensmittel. Sie wollen ihr veganes Essen haben und sie wollen es auch essen. Ja, so wird das am Ende sein. In diesem Sinne, geht in den Wald. Oh. Lasst euch nicht gendern. Schreibt uns mal in die Kommentare, wie ihr zur Fahrradpolitik steht. Ja, fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Schreibt uns nicht mehr in die Kommentare, dass wir Dekaldent einladen sollen. Hat das vorher geschrieben? Muss ich überlesen haben. Hast du dir den Irrsinn dann am Ende noch angeguckt? Ja, habe ich mir angeguckt, ja. Das ist großartig. Grauenvoll, ja. Ich habe schon überlegt, vielleicht können wir auch irgendwen engagieren. Da hätten wir jetzt am Ende der Folge so getan, als ob wir uns verabschieden, und dann hätten wir jemanden zugeschaltet, der uns dann sagt, hey, ihr seid die Größten. Ihr habt das echt super drauf. Also, ihr habt doch nur die Wahrheit gesagt heute. Und Finde ich echt toll, wie ihr das hier macht. Ja. So. Und dann hat er diesen Ali-Utlu. Oh mein Gott, den finde ich auch furchtbar. Das war mein Lieblingsding. Wie, wer ist denn das? Ja, ach so, das, ja, das ist auch so ganz schlimmer. Ja. Nee, also für mich am meisten Spaß hat mir gemacht dann das Crossover mit Susie Grime. Wo dann Susie Grime sich auf Twitter gemeldet hat und gesagt, ja, der Holger vom Massengeschmack. Wie war das? Wenn du den Rechten hilfst, an die Macht zu kommen, dann kommst du selber ins Lager. Und irgend so einen wirren Unsinn hat sie da geredet. Hm. Aber der Tweet ist inzwischen in Deutschland nicht mehr erhältlich. Ganz komisch. Ja, das sind die reinen Herzen der Kulturkämpfer. Die verkraften einfach nicht. Zu viel Wahrheit. Ach ja, und natürlich Grüße gehen raus an die Honigwabe heute. 100. Sendung auf unserem Sendeplatz, wo wir schon seit fast 500 Sendungen senden. Ne? Nur mal so. Ach. Alles easy. Okay. Dafür werden wir ja nicht gelöscht und man kann uns am gleichen Platz immer nachgucken. Bislang. Hm. Ne? Ist ja alles relativ. Ciao, ciao. Lasst es euch gut gehen.